Auf dem Freien Senderkombinat Hamburg folgt nun der fünfte und letzte Teil der dritten Staffel der Intros, einer monatlichen Reihe von gesellschaftskritischen Einführungsveranstaltungen, organisiert von A-Quadrat Hamburg Kritikmaximierung sowie vom FSK. Mit den Hamburger Intro-Veranstaltungen soll Raum für die Vermittlung linker Theorie geboten werden. Die Vorträge zielen darauf ab, sich zum ersten Mal und ohne große Vorkenntnisse mit gesellschaftskritischen Fragen auseinanderzusetzen. Mit der dritten Staffel wird nun der Versuch unternommen, gesellschaftskritische Perspektiven verständlich und einführend zu vermitteln. Statt sich auf einzelne Herrschaftsverhältnisse, zum Beispiel Rassismus oder Antisemitismus, zu konzentrieren, werden Theorieansätze vorgestellt, die in der Linken seit Jahrzehnten diskutiert werden. Sind diese geeignet, die aktuellen Verhältnisse treffend zu analysieren und damit einen Beitrag zur gesellschaftlichen Emanzipation zu leisten? Von Januar bis Mai 2013 fanden die Intros an jedem ersten Donnerstag im Monat in der Roten Flora statt. Als Abschluss der dritten Staffel folgte im Mai noch eine Intros-Party. Im gleichzuhörenden insgesamt 15. Teil der Reihe referierte am 2. Mai 2013 Roger Behrens zur kritischen Theorie. Dazu aus der Ankündigung. In 1937 in der Zeitschrift für Sozialforschung im Exil erschienenen Aufsätze grenzen Max Horkheimer und Herbert Marcuse begriffsprägend eine kritische Theorie von der traditionellen Theorie ab und diskutieren ihr Verhältnis zur Philosophie. Ausgehend von den emanzipatorischen Gehalten des Idealismus aktualisieren sie die marxische Kritik der politischen Ökonomie, bestimmen kritische Theorie als eingreifende Analyse der gegenwärtigen Gesellschaft, ihrer Produktions- und Reproduktionsverhältnisse sowie Ideologie. Kritische Theorie ist eine Haltung, die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit von Emanzipation eine Praxis. In diesem Intro werden die Grundbegriffe der kritischen Theorie erläutert. Kritische Theorie wird dabei nicht als akademische Disziplin, also in Klammern Frankfurter Schule, verstanden, sondern als reflexive Auseinandersetzung mit den wirklichen Verhältnissen und der wirklichen Bewegung, diese Verhältnisse zu überwinden. Soweit aus der Ankündigung der Veranstaltung. Bis Mai 2013 fand die dritte Staffel der Intros in der Roten Flora statt. Weitere Infos zur Reihe finden sich unter der Website intros.blogsport.eu, wo auch fast alle bisherigen Vorträge zum Download bereitstehen. Wir wünschen nun anregendes Hören beim fünften und letzten Teil der dritten Staffel der Intros Roger Behrens zur kritischen Theorie. Hallo? Und guten Tag alle zusammen. Wir fangen jetzt an. Ich freue mich sehr, dass heute trotz des Wetters und davon, dass wahrscheinlich einige so einen schönen Tennisarm haben, wegen des 1. Mai, doch noch einige recht zahlreich hier erschienen sind. Und hoffe sehr, dass ihr auch ein brennendes Interesse an der heutigen Veranstaltung habt. Ich mache drei Sachen. Zum einen sage ich was zum Ablauf. Dann gibt es noch zwei Ankündigungen und dann gibt es noch eine Überleitung zu unserem heutigen Referenten. Das erste ist, dass der Vortrag heute wohl ungefähr eine Stunde geht. Er bemüht sich, vielleicht etwas kürzer das Ganze zu halten. Danach schließen wir mit der Diskussion an und es wird ein Raummikrofon geben. Und die gesamte Veranstaltung, wie dann auch die Diskussion, wird wie gehabt fürs Freie Senderkombinat aufgezeichnet. Als Ankündigung gibt es zwei Dinge. Zum einen der wunderbare Kooperationspartner von A-Quadrat feiert sein 5-jähriges Bestehen. Herzlichen Glückwunsch. Und zwar am Samstag, am 4. Mai ab, wenn ich es richtig sehe, 20 Uhr im linken Laden. 22 Uhr. Das kann ich nicht lesen. 22 Uhr für die Nachtschwärmer. Und in der Intro-Reihe, das habt ihr alle sicherlich gesehen, aber damit es vielleicht noch auch noch übers Radio geht, gibt es am 18.05. die Soli-Party zur Refinanzierung der gesamten Reihe. Und anlässlich des Datums seien mir zwei Bemerkungen erlaubt, die auch, die glaube ich, wesentlich mit dem Zustand oder der Geschichte und der Entstehung, dem Entstehungskontext von kritischer Theorie zu tun haben, nämlich, dass ja gestern 1. Mai, alle waren auf der Straße, nur das wesentlich wichtigere Datum, ja, der 2. Mai eigentlich ist das Verbot der Gewerkschaften durch die Nationalsozialisten in Deutschland, weswegen die Frage ja wäre, ob nicht man den Arbeiterkampftag verschieben sollte. Und abgesehen davon, von der aktuellen Frage der Verschiebung des Datums durch die Organisationen der vielleicht existierenden Arbeiterklasse, ist die Frage des Faschismus und des Scheiterns der Arbeiterbewegung zentral für die Entstehungsbedingungen und für die Entstehungsmomente kritischer Theorie, wie auch, das ist datumsbezogen und wie auf das Jahr bezogen, wir von 1933 nach 1923 springen, nämlich Georg Lukács versucht hat, den Marxismus revolutionär zu erneuern im Gefolge der sowjetischen Revolution und des Ausbleibens der Revolution in Westeuropa und versucht hat, mit Geschichte und Klassenbewusstsein das Moment der Revolution und der revolutionären Erneuerung stark zu machen. Der Zusammenhang zwischen dem revolutionären Marxismus nach dem Ersten Weltkrieg und dem Ende der Revolution 1933, denke ich, sind die beiden Pole, unter denen kritische Theorie begriffen werden sollte. Denn die zentrale Frage, die man immer wieder sehen kann, ist, weshalb eigentlich die Menschheit nicht statt in die Freiheit, sondern in eine neue Barbarei übergegangen ist. Dieser Fragebereich wird noch, und das ist die dritte Ankündigung, die damit zu tun hat, soll ergründet werden in einer kleinen Reihe, die Kritikmaximierung macht über Georg Lukács Geschichte und Klassenbewusstsein anlässlich des 90. Jahrestages oder des 90. Jahresjubiläums der Ersterscheinung von Geschichte und Klassenbewusstsein. Jetzt könnt ihr euch anschnallen, vor allem die Zigaretten ausmachen und Roger Behrens darf seinen Vortrag beginnen. Danke. Ist es laut genug? Ich habe ein großes Programm und das sind eigentlich eine ganze Reihe von Spiegelstrichen, wo ich viele Sachen gar nicht ausführe oder auch nur annähernd näher erläutere. Das wäre entweder was für die Diskussion oder für weitere Veranstaltungen. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, so einen Gesamtüberblick zu geben zu dem, was letztendlich auch meines Erachtens die Aktualität kritischer Theorie kennzeichnen sollte, explizit als beides, nämlich kritische Theorie. Die Überleitung ist tatsächlich Lukács. Wenn man sich das Buch, was ja eine Aufsatzsammlung ist, Geschichte und Klassenbewusstsein, ansieht, dann gibt es einen ersten Text da drin, wo Lukács sehr für unsere heutige Deutung vielleicht widersinnig den Begriff des orthodoxen Marxismus entwirft. Das verteidigt er als eigentlich eine, wie Hanno das gerade gesagt hat, Erneuerung des Marxismus, die gleichzeitig erstmal wie so ein Rückschritt anmutet, nämlich zurückgeht auf die Wurzeln, philosophischen Wurzeln, die für Marx bei Hegel liegen. Und im Kontext dessen taucht bei Lukács ein Begriff auf, den er auch von Marx hat. Er hat Kenntnis davon, weil er die bis dahin noch nicht veröffentlichten Manuskripte schon eingesehen hat. Das ist der Begriff der konkreten Totalität. Darum geht es Lukács und darum geht es auch heute hier. Darum geht es auch der kritischen Theorie, nämlich es geht ums Ganze, um den Versuch, dieses Ganze in irgendeiner Weise greifbar zu machen, eben auch im Sinne eines Begriffs. Wenn man das so versteht, auch da waren die Andeutungen ja schon hilfreich und der Titel des Buches von Lukács ist auch schon hilfreich, Geschichte und Klassenbewusstsein. Wenn man das so versteht, wie Hanno das gerade expliziert hat, dann ist diese Idee des Ganzen, der Totalität verbunden mit eigentlich der Grundfragestellung, warum wir über kritische Theorie reden und nicht einfach Praxis machen. Nämlich geht es genau um dieses Verhältnis von Theorie und Praxis. Ich mache so Vorbemerkungen und ganz zum Schluss werden die wieder eingeholt. Dazwischen liegt, wie gesagt, so ein großer historischer und systematischer Block. Praxis kann scheitern oder scheitert ohnehin. Theorie kann falsch sein, unsinnig sein. Zwischen Theorie und Praxis braucht es Vermittlung. Das ist ein weiterer Begriff, der sehr zentral ist. Dass also, wie insgesamt im Leben die Unmittelbarkeit nur ein Schein ist, weitgehend nur Ideologie bleibt. Gleichwohl es eben so ist, dass Vermittlung auch die ganze Zeit stattfindet, nämlich als falsche Vermittlung. Also zum Beispiel die Art und Weise, wie wir uns als Subjekte konstituieren, bestimmte Rollen annehmen und so weiter. Also das ist so ein bisschen, vielleicht noch nicht sonderlich konkret gesprochen, aber die Grundkonstellation, um die es gehen soll, also unter dem Vorzeichen, wie dieses Ganze zu problematisieren ist, das Verhältnis von Theorie und Praxis, was einer Vermittlung bedarf, die entweder immer schon abgekürzt ist mit einer Unmittelbarkeit, ne, also bestimmte Dinge sind so, da braucht man ja gar keine Theorie, da kann man gleich loslegen, oder eben falsch vermittelt sind, als würde es eben reichen, einfach, was weiß ich, Statistiken anzufertigen oder sonstige direkte Schlussfolgerungen aus theoretischen Überlegungen zu ziehen, die dann in die Praxis umgesetzt werden. Man wird das finden, dass bei allen, die in irgendeiner Weise sich auf die kritische Theorie berufen, verteidigt wird, dass Theorie in dem Sinne immer auch schon ein Moment von Praxis ist und auch umgekehrt Praxis als reflektierte, bewusste, und man kann noch weitere, heute sehr hochtrabend klingende Adjektive hinzusetzen, nämlich revolutionäre, das heißt Geschichte, selbstbewusst gestaltende Praxis auch immer schon Theorie ist. Die Totalität der Verhältnisse ist aber heute eben nicht konkret. Das ist das Entscheidende, dass Lukács diesen Begriff der konkreten Totalität geprägt hat, von Marx, wie gesagt, übernommen. Sie ist abstrakt. Und das ist auch schon ein erster Hinweis auf das, was die falsche Vermittlung ist. Gesellschaft als ein Zusammenhang falscher Vermittlung in dem Sinne, dass wir im Alltagshandeln auch Strukturen unterliegen, die uns eben weitgehend unbekannt, unerkannt bleiben. Waren produzierende Gesellschaft, politische Verhältnisse, auch selbst emotionale Verhältnisse, sonstige Lebensverhältnisse. Die bleiben abstrakt. Es könnte gelten, was Marx schreibt im Kapital, die Menschen wissen das nicht, aber sie tun es. Das wäre mit einem anderen Wort eine mögliche Übersetzung im Sinne der kritischen Theorie Ideologie. Ja. Ganz zentraler Begriff, Ideologie, nicht einfach als Lüge oder irgendwelche Fehlrichtlinien, die so verbreitet werden über bestimmte Verhältnisse, sondern wie das definiert wurde, als notwendig falsches Bewusstsein. Ja? Also als etwas, was sich sozusagen um diese falsche Vermittlung der Verhältnisse, um diese Abstraktion auch aushalten zu können, aufgebaut wird als vermeintlich richtiges Wissen über die Welt. Ganz zentral ist, dass es dabei übrigens immer um eine Art von kollektivem Bewusstsein geht. Ja, also es geht nicht unbedingt um das, was also jeder als eigene kleine Spinnerei im Kopf hat, sondern es geht um das, was letztendlich im gesellschaftlichen Bewusstsein sich niederschlägt als Modell für die Annahmen darüber, wie die Welt funktioniert. Wenn man das jetzt so ein bisschen in Konstellation bringt, passt ein Satz Adornos ganz gut, den er in einem kurzen Text, den ich empfehle, sich anzusehen, sind 7 Thesen, ein Gedanke von Adorno geschrieben hat, einen kurzen Text, der einem Brief an Max Horkheimer beigelegt ist. Der Text heißt zur Spezifikation der kritischen Theorie, kurz vor seinem Tod, formuliert 1969 stirbt Adorno. Da sagt er, schreibt, kritische Theorie geht nicht auf Totalität, sondern kritisiert sie. Das heißt aber auch, dass sie ihren Inhalt nach antitotalitär ist mit aller politischen Konsequenz. Also das ist das Problem, das versucht wird, nicht einfach nur hier und da mal gesellschaftliche Phänomene zu beleuchten, sondern selber die Strukturen, die Gesellschaft zusammenhalten und die Gesellschaft selber als Ganzes zu erkennen, zu rekonstruieren, um sie auch als Ganzes kritisierbar zu machen, nur dass eben einmal mehr dieses Ganze nicht unmittelbar zu haben ist. Also nicht derart zu haben ist, dass man einfach alle Phänomene, die einem so einfallen, untersucht und dann zusammenrechnet und dann weiß man so, wie Gesellschaft funktioniert, sondern dass eben gleichzeitig etwas ist, über das ein Schleier hängt oder das in irgendeiner Weise ideologisch verstellt ist. Falsche Vermittlung. Oder Unmittelbarkeit. Was ich jetzt schon immer unterstellt habe, ist, kritische Theorie ist Gesellschaftstheorie, Gesellschaftskritik. Sie kann als kritische Theorie nicht durch etwas anderes ersetzt werden. Nicht durch Sprachkritik, nicht durch Kulturtheorie, auch nicht durch Philosophie, Politologie, Soziologie oder sich Gedanken machen oder eine eigene Meinung haben. Was sehr entscheidend ist, weil zur Rezeptionsgeschichte der kritischen Theorie gehört, dass viele glauben alleine schon, weil sie mal irgendeinen Text gelesen haben oder ein paar Begriffe aufgeschnappt haben, damit gleich kritische Theorie machen würden. Das kann niemandem abgesprochen werden und soll auch niemandem abgesprochen werden, aber das, was die kritische Theorie eben als kritische Theorie kennzeichnet, ist ein bisschen mehr. Kritische Theorie ist gleichwohl eine systematische Theorie im Bewusstsein, dass dieses System, also die systematische Erfassung dieses Ganzen, wie etwa Hegel seine Philosophie noch entwerfen konnte, nicht ohne weiteres zu haben ist. Ich hatte mir überlegt, diese Vorbemerkung zu machen, weil wir in dieser Intro-Reihe ja zum Beispiel auch eine Veranstaltung zum Poststrukturalismus hatten. Und es in der Tat ja von den Theoretikerinnen und Theoretikern, die so dem Poststrukturalismus zugerechnet werden, eine ganze Reihe von ähnlichen Diagnosen gibt in der Kritik, die da formuliert wird von Gilles Deleuze, Foucault, Judith Butler und anderen. Tatsächlich gibt es aber da eine Differenz, die entscheidend ist, wenn man eben kritische Theorie als kritische Theorie ernst nehmen will. Dass es eben darum geht, wie weit diese Erkenntnisse für die Praxis relevant sind. Ob sich hingegen die Theorien in ihren Konzepten ähneln, ist erstmal eine rein akademisch interessante Frage. Praktisch ist dabei interessant, was mit der kritischen Theorie passiert. Ja, also wie sozusagen sich mit bestimmten Diagnosen selber rekonstruieren lässt, was die kritische Theorie zur kritischen Theorie macht. Oder geht es nur um die Diagnosen, mit denen ich feststelle, dass es bestimmte Formen von, was auch immer, Geschlechterverhältnissen, Machtdispositiven gibt. Ich sage deshalb ähneln, weil die kritische Theorie grundsätzlich mit Begriffen operiert und sich am Problem der begrifflichen Logik abarbeitet, die verschiedensten, eben dem Poststrukturalismus zugeordneten Theorien oder auch viele andere Theorien, die durchaus auch kluge Sachen formulieren, zumindest im Sinne der Hegelschen Logik, die im Kern eben eine Begriffslogik ist, das nicht tun. Ja, also es gibt eine ganz explizite Abkehr von sozusagen der Fragestellung, der Wichtigkeit dessen, was es heißt, mit Begriffen Theorie zu betreiben. Und das ist entscheidend, gar nicht mal, wie gesagt, dafür festzustellen, dass es da Ähnlichkeiten gibt oder ähnliche Diagnosen vorliegen, vielleicht sogar auch gleiche Diagnosen vorliegen in den Formulierungen, sondern es ist entscheidend für die Struktur, wie eben kritische Theorie als Theorie funktioniert. Begrifflich. Des Weiteren scheint es mir noch wichtig zu sein, darauf hinzuweisen, dass es nicht um einen Wettbewerb besserer Meinung geht, klügere Theorien, also die kritische Theorie steht nicht mit irgendwelchen anderen Theorien in Konkurrenz, ja, wo man dann irgendwie erkennen kann, dass, was weiß ich, auch bürgerliche Theorien hier und da mal richtig liegen oder, keine Ahnung, 2-1 für Adorno oder so. Das ist, weil es wird gerne so gehandhabt, gerade im universitären Bereich, als würde es eben darum gehen, dass es quasi so eine Competition in besser argumentieren geht. Dieser Hall, ja, das müsste rausgeregelt werden bei der Technikabteilung. Ich rede weiter und dann kann man sehen, ob das zu machen ist. Mir geht es hier explizit auch nicht darum, zu reklamieren, dass Texte von Adorno und anderen richtig gelesen werden, richtig interpretiert werden. Es geht nicht um ein philologisches Projekt. Man kann sich darüber streiten, Leute können behaupten, sie wüssten eher, was in irgendwelchen Büchern von Adorno, Horkheimer oder Marcuse steht, als andere und hätten recht mit ihrer Deutung davon. Das ist aber gleichzeitig, ist vielleicht wichtig, wenn man sich eben explizit mit Adorno oder wem auch immer beschäftigt, aber das ist nicht relevant für die kritische Theorie. Es sei denn, man würde damit zeigen können, was eben an der kritischen Theorie dadurch falsch wird, wenn man irgendwelche Textstellen von wem auch immer anders interpretiert. Also noch einmal kurz gesagt, es geht um Gesellschaftskritik, die sich aus einer Notwendigkeit ergibt. Also das heißt, die ergibt sich nicht irgendwie als akademisches Spiel, was ja auch so eine gängige Formulierung ist, die man heute so hat, so das große Spiel der Theorien, wo so jeder mal so ein bisschen sich so ein Projekt zurechtzimmern kann. Es geht um Gesellschaftskritik, die sich aus der Notwendigkeit ergibt. Kritische Theorie reagiert auf eine Zeit in ihren verschiedensten Ausprägungen, in der Praxis nicht als emanzipatorische möglich ist. Und zwar nicht, um es sich damit im Elfenbeinturm gemütlich zu machen, also um sozusagen zu behaupten, Praxis ist eh nicht möglich, also zieht man sich irgendwie in diesen sogenannten Elfenbeinturm zurück und macht halt Theorie im stillen Kämmerlein, sondern gerade angesichts des Dilemmas, dass eine weltverändernde, weltgestaltende Praxis unbedingt notwendig wäre, weil die Verhältnisse es verlangen, weil die Verhältnisse beschissen sind. Es gibt immer wieder Formulierungen, wo darauf hingewiesen wird, solange noch ein Mensch hungert oder in irgendeiner Weise im Elend lebt, ist dieses Projekt der kritischen Theorie vonnöten. Also ganz klar, in einem Weltzustand, wo mindestens ein Drittel der Menschheit im Elend lebt, unter unwürdigen terroristischen Drecksbedingungen dahin vegetiert, ist es also nicht irgendwie eine Angelegenheit von akademischer Expertise, sondern ist ein Problem, was sich aus dieser Situation ergibt. Und zwar eben ein Problem, weil gerade angesichts dieser Not es nicht aus sich heraus möglich ist, denkbar ist, und es passiert ja auch nicht, Gesellschaft zu verändern, beziehungsweise wird ja eben Gesellschaft nicht verändert. Insofern könnte man sagen, gilt noch das, was sich gleich auf den ersten Seiten von Adornos philosophischen Hauptwerk, die negative Dialektik, von 1966 findet, wo Adorno sagt, mit so einem kleinen Rekurs auf die berühmte Wendung von Marx, 11. Feuerbach-These, bisher haben die Philosophen die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Praxis sei auf unabsehbare Zeit vertagt. 1966, also in einer Zeit, wo wir zum Beispiel die Entwicklung der politischen Linken, der politischen Bewegung, die auch heute noch zum Teil relevant sind, erst vor uns haben. Also man könnte sagen, es scheint so zu sein, dass sich bereits wenige Jahre später, vielleicht mit 68 so als markante Zahl, schon gezeigt hat, dass Praxis eben nicht auf unabsehbare Zeit vertagt ist, sondern ganz viel passiert. Das macht eigentlich die Problematisierung von dem, was kritische Theorie in Hinblick auf Auseinandersetzung mit Welt und Möglichkeiten ihrer Veränderung nahelegt, noch brisanter. Politische Aktion, politischer Aktionismus. Und zwar auch der, perfiderweise vielleicht gerade auch der, der aus der unmittelbaren Not des Überlebens resultiert, hat in der heutigen Welt die Tendenz der Selbstzufriedenheit, der Selbstgefälligkeit. Genau das ist sehr entscheidend für das Problem im Verhältnis von Theorie und Praxis. Was vielleicht am triftigsten jetzt für unsere Zwecke charakterisiert, worin dieses Problem besteht, ist ein Satz auch von Adorno, der nicht unbekannt ist. Viele werden den kennen. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Könnte man jetzt einen eigenen Vortrag darüber machen, in was im Kontext er bei Adorno auftaucht. Er steht in einer kleinen Sammlung von Aphorismen, die Minima Moralia, und ist ein Aphorismus, der unterschrieben ist mit Asyl für Obdachlose, was wiederum ein Text ist von seinem Freund, damals noch Freund und Bekannten Siegfried Krakauer. Und in dem Text, der eben endet mit dieser Formulierung, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, geht's ums Wohnen. Ja, es ist vielleicht eine ganz aktuelle Sache, auch wenn man an derzeitige stadtkritische, gentrifizierungskritische Bewegung denkt. Adorno selber hat den Satz aber auch in allgemeiner Weise weiterhin verwendet und an anderer Stelle dem hinzugefügt. Gibt es wirklich kein richtiges Leben im Falschen? Falschen übrigens kleingeschrieben. Ja, also es ist sozusagen die Formulierung ausformuliert, es gibt kein richtiges Leben im falschen Leben. Und nicht das Falsche großgeschrieben als irgendein Abstraktum. Gibt es wirklich kein richtiges Leben im Falschen, so kann es eigentlich auch kein richtiges Bewusstsein darin geben. Nur real, nicht durch ihre intellektuelle Berichtigung, allein wäre über die falsche Meinung hinauszukommen. Das ist ein Satz, Zitat aus dem Aufsatz Meinung, Wahn, Gesellschaft, deswegen geht es hier um die falsche Meinung. Aber man kann es ja auch noch umformulieren, nur real, nicht durch ihre intellektuelle Durchdringung wäre über den falschen Zustand hinauszukommen. Also das ist das perfide. Ja? Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, heißt gleichzeitig, wir haben auch immer das Problem, nicht unbedingt ein richtiges Bewusstsein zu haben. Und es ist ein Trugschluss anzunehmen, nur weil man bestimmte Ausbildung genossen hat, bestimmte Theorien kennt, gelesen hat, Begriffe sich angeeignet hat, damit gleichzeitig schon auf der sicheren Seite zu sein. Und gerade Adorno, dem man denn vorhält, er sei praxisabstinent gewesen, deutet mit solchen Sätzen an, dass, wenn es eine Veränderung gibt, ist sie nur in der Praxis zu haben. Das ist ernst zu nehmen. Sie wissen das nicht, aber sie tun es, um das nochmal zu zitieren. Haben wir ja hier gerade Kirchentag, kann man darauf hinweisen. Der Satz ist aus dem Lukas-Evangelium. In der Luther-Übersetzung kennen den auch alle. Meistens als Filmtitel natürlich. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Damit sind wir mitten im Problemhorizont jeder kritischen Theorie. Bekanntlich gibt es diesen Vater nicht, der vergeben könnte. Es gibt keine Instanz, die das, was Menschen tun, entschuldigen könnte, außer die Menschen selbst. Das ist das Mindeste an Aufklärung, das in die kritische Theorie eingeht. Nach Marx, für den Menschen ist der Mensch selbst das höchste Wesen. Damit erhält die Frage, warum Menschen das tun, was sie tun, und warum sie es tun oder warum sie bestimmte Dinge nicht tun, obwohl es gegen ihre objektiven Interessen ist, nämlich allein das Interesse zu überleben, subjektiv und als Gattung, damit erhält also diese Frage eine selbst schon kritische Neufundierung, auch wenn die kritische Theorie sich mit Metaphysik im Augenblick ihres Sturzes, wie Adorno es mal formuliert hat, solidarisch zeigt, aber eigentlich ja eben Metaphysik ablehnt, Sie ist eben verpflichtet auf den Materialismus und kann auch nur als materialistische Theorie formuliert werden. Also sie kann nur von den materiellen Verhältnissen ausgehen und nur darin die Lösung ihrer Probleme finden. Das heißt, summa summarum, es gibt keine Sicherheit, dass das, was getan wird und unter Umständen auch getan werden muss, richtig ist. Die Subjekte, und das sind wir, sind beschädigt. Es gilt für uns. Es gehört allerdings, und das ist das Problem zum Aktionismus oder überhaupt zum Drängen nach politischer Aktion, eben einmal mehr auch zur Notwendigkeit politischer Aktion, gerade auch in der Linken, davon auszugehen, dass die subjektive Position, die eigene Betroffenheit ein richtiger Ausgangspunkt ist, ein Standpunkt ist, auf den sich ein vermeintlich ermächtigtes Selbst immer schon beziehen kann. Also was sozusagen auch nicht hintergehbar ist, was ein ganz großes Problem ist. Es hat natürlich in politischen Auseinandersetzungen seine Berechtigung, aber wenn man das erklärt zu einem theoretischen Fundament, das ist keins. Ich kann damit nichts beweisen, nichts zeigen, nichts begründen. Kann man natürlich sagen, ja, ich muss ja auch nichts begründen, aber dann ist damit auch die Frage der kritischen Theorie erledigt. Nur weil man glaubt, eine Theorie verstanden zu haben, ist sie eben nicht richtig. Schon gar nicht im Sinne einer kritischen Theorie. Dasselbe gilt für die Praxis. Praxis begründet sich nicht aus dem praktischen Handeln selbst. Auch das nochmal so als kleine Anmerkung wäre vielleicht zu diskutieren. Ich weiß nicht, ob das fast so groß ist, was da aufgemacht ist. Viele neuere Theorien, wo es zum Beispiel um die Multitude geht oder so neue Begriffe eingeführt werden wie Prekariat und dergleichen, haben ein Theorie-Praxis-Verständnis, was eher sozusagen sich verlässt auf Betroffenheit, auf gewissermaßen einen affirmativen Bezug zur Redundanz der Begründung. Nicht? Also wenn was getan wird, wird es getan und das ist schon mal ein Anfang und man kann damit arbeiten. So, jetzt mal endlich hier Butter bei die Fische. Was ist kritische Theorie? Ich habe das im Ankündigungstext schon formuliert, klein geschrieben. Nicht auf einen Personenkreis eingeschränkt. Frankfurter Schule, was ja gerne so als Synonym benutzt wird, ist eine unsinnige Bezeichnung für das emanzipatorische Theorieprojekt, wie das namentlich mit Max Horkheimer vielleicht am ehesten noch verbunden wird. Frankfurter Schule deshalb eine unsinnige Bezeichnung, weil der entscheidende Text, auf den man das reduzieren könnte, von Max Horkheimer 1937, kritische und traditionelle Theorie, im Exil geschrieben wurde und auch sozusagen der Theoriekorpus, wenn man es auf diesen engeren Personenkreis, den man mit Frankfurter Schule identifiziert, bezieht, nicht in Frankfurt war und die meisten Begriffe auch nicht unter Bedingungen entstanden sind, die mit Lebensverhältnissen in Frankfurt zu tun haben. Gleichzeitig ist das auch kein Schulzusammenhang, ja, also wo man Leute als Lehrer hat und eben Schüler ist von. Das gibt es an Universitäten und das hat es in der Folge auch gegeben, in der Art und Weise, wie einzelne Personen, die dazugerechnet werden, dann an Universitäten tätig waren und eingebunden waren. Aber das ist sehr entscheidend, um nochmal klarzumachen, dass eben die kritische Theorie kein akademisches Projekt ist, was man eben auf den Personenkreis beschränken kann. Gleichzeitig mache ich jetzt so einen kleinen Fehler und werde auch die ganze Zeit eigentlich im Wesentlichen reden über Horkheimer, Marcuse und Herbert Marcuse und Adorno habe ich auch schon erwähnt. Vielleicht geht es auch noch mal hier und da um Walter Benjamin oder Leo Löwenthal. Ganz kurz einige Daten, damit man das in dem Sinne historisch einordnen kann. 1923 findet, da sind wir auch wieder bei Lukács, der daran nämlich teilnimmt, eine sogenannte erste marxistische Arbeitswoche statt über Pfingsten in Thüringen. Und neben Lukács sind da auch noch Karl Korsch und Felix Weil, viele andere noch zugegen. Felix Weil, wohlhabender Mensch, der dann quasi als Idee formuliert auf dieser marxistischen Arbeitswoche 1924 das Institut für Sozialforschung in Frankfurt gründet. Übernahme der Leitung durch Max Horkheimer dann 1931. Schließung des Instituts durch die Nazis im März 1933. Es folgt Exil, auch das Institut emigriert über Umwege Genf nach New York. Und es wird versucht, und es gelingt auch zum Teil in New York, eine Zweigstelle, das Institut wieder zu errichten, Zweigstelle zu eröffnen. Adorno und Horkheimer sind in New York und gehen dann nach Los Angeles rüber, Hollywood. Ich will kurz ein paar Lebensdaten sagen, der jetzt, glaube ich, für das, was ich hier so ein bisschen versuche zusammenzuzurren, wichtigen Person. Max Horkheimer, 1895 bis 1973, Adorno 1903 bis 1969, vielleicht als so die beiden Hauptakteure, auf die dann viele Begriffe auch runtergebrochen werden, ist ja insofern ganz wichtig. Also Anfang der 70er Jahre, wo das ja eigentlich für uns erst interessant wird, wie wird kritische Theorie fortgesetzt, wie kann man sie fortsetzen, was bedeutet eine Aktualisierung der kritischen Theorie unter gegenwärtigen Bedingungen, sind genau die, die zum Beispiel die Dialektik der Aufklärung geschrieben haben, wo sich gerne darauf berufen wird, dann tot. Herbert Marcuse lebt ein bisschen länger, 1898 bis 1979. Leo Löwenthal, 1900 bis 1993, sehr alt geworden, gleichzeitig sein Werk sehr marginal nur rezipiert, obwohl es eine ganze Reihe von Einstiegspunkten gäbe für auch eine Aktualisierung der kritischen Theorie. Er hat sich mit Massenkultur stark beschäftigt und auch mitgearbeitet bei der Dialektik der Aufklärung, bei den Elementen des Antisemitismus, was ein Kapitel daraus ist. Walter Benjamin, nur um so ein kleines Bild zu vervollständigen, was wie gesagt ein kleines Bild ist, ist 1892 geboren und begeht an der spanisch oder besser gesagt katalanisch-französischen Grenze Selbstmord 1940 auf der Flucht vor den Nazis. Mit Benjamin selber ist auch gewissermaßen ein Abschnitt in der Problematisierung dieses Theorie-Praxis-Verhältnisses für die kritische Theorie hat seinen katastrophalen Höhepunkt erreicht, also was dann später mit dem Namen Auschwitz benannt wird. Erich Fromm, den erwähne ich nur, weil den vielleicht einige kennen von späteren Arbeiten, Die Kunst des Liebens und Ähnliches, ist am Anfang, in der Anfangszeit des Instituts für Sozialforschung derjenige gewesen, der für die Psychoanalyse zuständig war, lebte von 1900 bis 1980. Es gibt einen Bruch in den auch frühen 1940er Jahren, um 1940 rum. Man könnte noch weitere Namen nennen, nur weil wir es von Lukács schon hatten, nur dass man den auch noch mal so einordnen kann. Ist ja immer eine Frage, wie kennen die sich eigentlich? Was machen die zusammen, zu welchen Zeiten, wie kooperieren die und was sind da so gemeinsame oder auch nicht gemeinsame Fragestellungen? Auch Lukács, wenn wir jetzt so ein sehr frühes Werk da am Wickel haben mit Geschichte und Klassenbewusstsein, lebt verhältnismäßig lang, 1895, also im selben Jahr geboren wie Max Horkheimer, bis 1971. Was sind die Grundlagen der kritischen Theorie, also worauf bezieht sich Horkheimer in diesem Text von 1937, Traditionelle und kritische Theorie, worauf beziehen sich Horkheimer und Marcuse im selben Jahr in dem Text, den sie in zwei Teilen gemeinsam geschrieben haben, kritische Theorie und Philosophie. Es sind vier Säulen, die man da stichpunktartig nennen kann. Das eine ist, wenn man jetzt vom philosophischen Begriff der Kritik herkommt, klar, das ist Immanuel Kant, der drei Kritiken schreibt, Kritik der reinen Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft und Kritik der Urteilskraft. Die kantische Philosophie ist Kritizismus. Und es geht bei Kant um Erkenntniskritik, die Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis. Ganz entscheidende Formulierung. Also nicht einfach nur um die Frage, wie erkennen wir irgendwas, sondern was sind, auch wenn wir mal nichts erkennen oder das ist eine sehr komplizierte Angelegenheit, ist der Erkenntnis, was sind überhaupt die Möglichkeiten des menschlichen Erkenntnisvermögens und was sind die Bedingungen die sowas wie Erkenntnis respektive diese Möglichkeiten überhaupt zulassen. Deutet so ein bisschen an, was bei Kant überhaupt Kritik heißt, nicht? In diesem ganz wörtlichen Sinne von urteilen, zerlegen, eigentlich ein sehr genaues Verfahren der Analyse. Also Kritik heißt nicht, irgendwie die ganze Zeit rumzumeckern und irgendwas schlecht zu finden. Es läuft zwangsläufig dabei hinaus, wenn man gesellschaftliche Verhältnisse wie heute kritisiert und zerlegt, dass man darauf kommt, dass es schlechte Verhältnisse sind. Die zweite Säule, interessanterweise jemand, der eigentlich in seiner philosophischen Systematik nicht sonderlich kritisch war, ist Hegel. Was Hegel aber vorlegt, ist das, was Hegel selber nennt, ein System der Sittlichkeit, nämlich eine Theorie der bürgerlichen Gesellschaft, brauchbar auch, um darzustellen, wie heutzutage gesellschaftlich-kulturelles Leben funktioniert, eingebettet in eine Geschichtsphilosophie. Und dafür wird Hegel ja im Übrigen auch schon von Lukács dann entsprechend hervorgehoben als Philosoph, der zwar aus der Perspektive des Idealismus, aber doch schon sehr nah an den materiellen Verhältnissen dran, den Stellenwert der Arbeit herausarbeitet für die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft, für die Verhältnisse, die Marx, dass wir die dritte Säule dann beschreibt als kapitalistische Produktionsweise. Kritik der politischen Ökonomie, wie gesagt, die dritte Säule. Hierbei insbesondere nicht einfach nur die Analyse der wirtschaftlichen Zusammenhänge, sondern auch schon das, was eben Marx, und das ist ja eben Lukács Verdienst, das nochmal als erster vielleicht zusammen mit Korsch akzentuiert zu haben, das, was Marx in den Frühschriften schreibt, wo Begriffe eine Rolle spielen wie Entfremdung, oder dann auch mit Engels zusammen die deutsche Ideologie, dieser Ideologiebegriff reinspielt. Oder im Kapital der Fetischcharakter der Ware, wo noch ein weiterer Begriff dazugehört, der bei Walter Benjamin eine sehr große Rolle spielt, nämlich Phantasmagorie. Also Begriffe, die immer darauf hindeuten, sehr entscheidend, und das verweist auf die vierte Säule, die immer darauf hindeuten, dass am Anfang des 20. Jahrhunderts genau das, was Marx fürs 19. Jahrhundert noch als Ausbeutungsverhältnis beschreiben konnte, Mehrwerterpressung und dergleichen, offensichtlich so nicht den Verhältnissen entspricht, nämlich wir es zu tun haben mit anderen neuen Formen der Unterdrückung, neuen Formen der Verzerrung und Lukács redet da von Verdinglichung, neuen Formen, die nicht in einer gewissen Gradlinigkeit dazu führen, dass wenn die Verhältnisse nur entsprechend schlecht sind, man sich auch gegen diese Verhältnisse zur Wehr setzt. Herrschaft sich also durchsetzt, nicht einfach nur als Form rein physischer Gewalt oder in irgendeiner Weise gesellschaftlich sichtbare Machtausübung, sondern sich auch durchsetzt, in, wie das denn analysiert wird, in der Konstitution der Subjekte selbst. Also in gewisser Weise die Widersprüche, wie es denn zunächst geheißen hat, hinter unserem Rücken verlaufen und gleichzeitig aber auch durch uns hindurch verlaufen. Ja, also wir nicht einfach nur von außen rantreten an die Welt, wie sie ist, sondern selber schon in derselben Struktur auch unser Bewusstsein gewinnt von der Welt, wie sie ist, nämlich als eines, was eben entfremdet ist, was selber schon eingebettet ist in bestimmten fetischistischen und phantasmagorischen Vorstellungen von der Welt. Vierte Säule, Sigmund Freud, die Entdeckung des Unbewussten. Also das genau zwischen dem, was Marx ja herausstellt als sozusagen Grundformel der materialistischen Theorie, das Sein, bestimmtes Bewusstsein, noch eine weitere Instanz ganz entscheidend hinzutritt, nämlich das Unbewusste, was eben wichtig ist, um zu erklären, wie es dazu kommt, dass Menschen Situationen auch aushalten, die eigentlich nicht aushaltbar sind. Kritische Theorie, um diese Formel von Kant aufzugreifen und als Arbeitsdefinition, kritische Theorie fragt nach den Bedingungen der Möglichkeit von Emanzipation. Oder anders gesagt, fragt nach den Bedingungen der Möglichkeit von Praxis. Das ist genau diese Problematik im Grundverhältnis von Theorie und Praxis. Praxis ist notwendig und gleichzeitig eigentlich auch denkbar, möglich. Ja, Hanno hat diesen Satz kurz zitiert gehabt, anzitiert gehabt, der in der Vorrede von der Vorbemerkung von der Dialektik der Aufklärung auftaucht, von Adorno und Horkheimer, wo die beiden schreiben, was sie sich vorgesetzt haben, zu erklären ist, warum die Menschheit, statt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in eine neue Art von Barbarei versinkt. Ja? Wahrhaft menschlicher Zustand heißt, diese Verhältnisse wären ohne weiteres da. Das ist sozusagen das Naheliegende, wenn man denken würde, was könnte sein, ist die Situation eher die, dass also eben ohne weiteres eine befreite Gesellschaft möglich wäre. Aber das passiert eben nicht. Und insofern nicht einfach nur die Frage nach, was kann man so machen, sondern was sind auch die Verstellungen dessen, was man machen könnte, was man machen müsste. Bedingung der Möglichkeit von Emanzipation oder Bedingung der Möglichkeit von Praxis. Um das historisch ein bisschen aufzudröseln, als Vorschlag wird auch immer gerne so gemacht und deswegen möchte ich das hier auch machen, mal entlang dieser vier Säulen einen Begriff ins Spiel bringen, der verdeutlicht, inwiefern die kritische Theorie auch nicht einfach anschließen kann, was so das emanzipatorische oder humanistische Erbe der bürgerlichen Philosophie ist oder auch nicht einfach Marx fortsetzen kann, wie eben die marxische Theorie sich selber im 19. Jahrhundert entwickelt hat. Es gibt den kategorischen Imperativ von Kant, in verschiedensten Fassungen formuliert, das ist ein Kernstück seiner Moralphilosophie, seiner Ethik. Eine Formel, nur damit man das griffig hat, ist: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Ja, der kategorische Imperativ bei Kant ist ja eben, sagt das Wort, es ist ein Imperativ, also es ist eine Pflicht, ein Befehl, und er gilt kategorisch. Ja, es gibt keine Ausnahme, es ist nicht ein Iterativ, was Kant auch diskutiert, ein hypothetischer Iterativ, also wo man hier und da mal nach Einzelfall entscheiden, sagen kann, oh, heute können wir aber lügen oder so, sondern es ist eben ein ethisches Pflichtgesetz, Sittengesetz. Sehr entscheidend, dass Kant das aus sozusagen der Philosophie selber schließt. Ja, es ist logisch rekonstruiert, wenn moralisch gehandelt werden soll, dann eben auf Grundlage dieses kategorischen Imperativs. Heißt nicht, dass nicht auch andere nach anderen Gesetzmäßigkeiten oder irgendwelchen Ansichten handeln. Das ist klar. Also das heißt nicht, dass automatisch nur, wenn man so ein Gesetz in die Welt setzt, auch Moralität da ist. Aber es ist eben sehr entscheidend, er rekonstruiert das aus der Philosophie heraus. Marx hat die Formulierung, die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei. Also mit dem, wie Marx dann schreibt, kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtlichtes Wesen ist. Da sehen wir auch, Marx begründet es nicht, sondern er postuliert es einfach, aber anders als Kant postuliert er das aus der Praxis. Also aus den Verhältnissen ergibt sich für Marx, dass diese Verhältnisse geändert werden müssen. Das ist genau anders bei Kant. Es ist nicht so, dass Kant sagt, oh, da haben wir jetzt hier irgendwelche Tyrannen oder so und da müsste ich mal überlegen, wie man da moralisch handelt. Nein, es gibt einen kategorischen Imperativ und den wende ich an, selbst wenn ich jetzt irgendwelche Tyrannenmörder bei mir verstecke. Das ist ja das Beispiel, ich muss sie ausliefern, ich darf nicht lügen, dass ich sie bei mir versteckt habe und so weiter. Ja, bei Marx genau umgekehrt, da ist Elend, dieses Elend gehört abgeschafft. Und vor allen Dingen als Konsequenz, das wäre aber auch nochmal ein extra Thema, aus der Religionskritik heraus. Ja? Noch nicht aus Erwägung, ich habe das Kapital analysiert und so weiter, sondern aus der Religionskritik, also genau aus einer Kritik der bisherigen Vorstellung, wie man sich die Welt einzurichten hat, wie sie eingerichtet wird, wie man in der Welt lebt, formuliert Marx diesen kategorischen Imperativ. Und jetzt, ich hatte das Buch ja eben schon mal erwähnt, von Adorno, 1966 in der negativen Dialektik, wie gesagt, sein philosophisches Hauptwerk. Da schreibt er: Hitler hat den Menschen imstande ihrer Unfreiheit einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen. Ja, den ich gleich vorlese, aber alleine dieser Einstiegssatz ist schon entscheidend. Hitler, also sozusagen als Personifizierung des Terrors. Ja, es sind nicht Verhältnisse, bei denen man sagen kann, insgesamt strukturell Elend oder so, sondern es ist eine ganz spezifische, katastrophale, terroristische Gewalt, die einen kategorischen Imperativ aufzwingt. Es ist keine voluntaristische Entscheidung, jetzt sind wir mal Antifaschisten, sondern das ist aufgezwungen. Imstande der Unfreiheit. Ja, es ist ja ganz wesentlich, dass sowohl Kant wie auch Marx eigentlich voraussetzen, dass man eigentlich die Entscheidung für den kategorischen Imperativ als freier Mensch hat. Also sei es auch unter Bedingung der Knechtschaft, aber dass sozusagen die Verstandesleistung, die mich dazu bringt, Welt zu kritisieren, eine ist, die unter Bedingung der Freiheit passiert. Das könnte man jetzt meinetwegen mit Sartres Freiheitsbegriff nochmal deckeln, aber bei Adorno ist das eben Unfreiheit. Es ist genau das, was sozusagen in die Welt gesetzt wurde mit der kantischen Philosophie, Zeitalter der Aufklärung und so weiter, nicht eingetreten. Es ist nicht ein Zugewinn von Freiheit, sondern gerade in der Weise, wo es darum geht, historisch entscheiden zu können, ist die Menschheit imstande der Unfreiheit. Neuer kategorischer Imperativ aufgezwungen, und jetzt zitiere ich weiter. Ihr Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Auch das ist ja eine Formulierung, die nicht unbekannt ist, sehr wichtig, wie es dann weitergeht. Man könnte eigentlich jetzt die nächsten 40 Seiten weiterlesen, aber ich mache nur drei Sätze weiter. Dieser Imperativ ist so widerspenstig gegen seine Begründung wie einst die Gegebenheit des Kantischen. Ihn diskursiv zu behandeln wäre Frevel, an ihm lässt leibhaft das Moment des Hinzutretenden am Sittlichen sich fühlen. Was Adorno da sagt, ist für die kritische Theorie sehr fundamental, sozusagen so als Fußnote nochmal zwischendrin zur Einführung. Es macht keinen Sinn, wenn bestimmte Grundprämissen von dem, was kritische Theorie über die Welt sagt, nicht geteilt werden. Also wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass Auschwitz zwar ganz schlimm sei, aber die Zeiten sich so geändert haben, dass das heute ja kein Problem mehr ist, wenn man irgendwie demokratisch darüber verhandeln kann und so weiter. Es macht keinen Sinn, das zum Ausgangspunkt zu nehmen für die Begründung kritischer Theorie. Ja, also man kann sich dann über alles Mögliche streiten, aber nicht darum, ob sozusagen das Initialmoment Welt zu kritisieren, Gesellschaft zu kritisieren, in der Perspektive kritischer Theorie passiert oder nicht. Es kann nicht begründet werden. Ja, es ist sehr entscheidend, was in abgeschwächter Version 1937 auch schon bei Horkheimer drinsteht in dem Aufsatz Traditionelle und kritische Theorie, nämlich kritische Theorie ist ein Verhalten, ist eine Haltung, die ich der Welt gegenüber habe. Und das ist was Vortheoretisches. Es ist aber gleichzeitig unabdingbar überhaupt, um Theorie als kritische Theorie zu betreiben. Ja, es ist nicht irgendwie, ach, was studiere ich mal, ach, dann bin ich irgendwie bei Philosophie gelandet und dann habe ich mich irgendwann mit Adorno beschäftigt. Ist alles schön und gut, kann biografisch wunderbar so sein, dass es auch den Weg bereitet dazu, sich mit kritischer Theorie mit der Welt auseinanderzusetzen. Aber das, was der Initialpunkt ist für kritische Theorie, bleibt genau das, ist nicht begründbar. Es ist etwas, was als Verhalten außerhalb der, eigentlich kann man sagen, paradox außerhalb der Reflexion liegt, obwohl das gleichzeitig in die Reflexion, in die Selbstreflexion eingeholt werden muss. Und das ist auch das, was Adorno dann weiterschreibt. Ihn, also diesen kategorischen Imperativ, diskursiv zu behandeln, wäre Frevel. An ihm lässt leibhaft das Moment des Hinzutretenden am Sittlichen sich fühlen. Leibhaft, ja. Auch da wieder ein Element, was sozusagen außerhalb des Theoretischen steht. Es geht um das, was Adorno an anderer Stelle den somatischen Impuls nennt. Das ist sozusagen der Druck, der lastet, ist nicht einfach, dass man beim Denken Kopfschmerzen kriegt oder so, sondern es ist eine eben leibhaftige Erfahrung, dass die Welt so ist, wie sie ist und geändert gehört. Das führt eigentlich weiter, was die kritische Theorie als Projekt insgesamt kennzeichnet, diejenigen, die eben sehr explizit ablehnen, dass es hier um Frankfurter Schule geht, dass das ein Begriff ist, der nichts taugt, sind gleichzeitig diejenigen, die darauf hinweisen, kritische Theorie, kleingeschrieben, ist ein interdisziplinärer, sagen einige, Materialismus. Ja, ist eine materialistische Theorie in ihrem Wesen. Auch da beziehen die sich auf Marx. Auch das will ich kurz mit einem Zitat vorlesen, was vielleicht einige kennen. Aus der ersten Feuerbach-These, wo Marx sich also auseinandersetzt mit dem bisherigen Materialismus. Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus, den Feuerbach schon mit eingerechnet ist, dass der Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit nur unter der Form des Objekts oder der Anschauung gefasst wird, nicht aber als menschliche, sinnliche Tätigkeit, Praxis, nicht subjektiv. Also was ist da der Punkt? Der Punkt ist, einmal mehr, kritische Theorie als Verhalten, unabdingbar die Grundlage, eine materialistische Theorie, die A, ausgeht von den materiellen Verhältnissen, aber gleichzeitig diese materiellen Verhältnisse ja nicht derjenigen oder demjenigen, die kritische Theorie betreiben, äußerlich bleibt, sondern man erfährt diese Verhältnisse. Man erfährt sie insofern, ich habe es am Anfang gesagt, es geht nicht darum, den eigenen Standpunkt, die eigene Betroffenheit zum Ausgangspunkt zu nehmen für letztendlich die kritische Theorie, sondern man erfährt sie insofern, als dass sich dadurch die das Objekt der Kritik selber verändert. Ja? Also es ist nicht einfach ein Objekt der Anschauung, sondern es ist subjektiv zu begründen, wie der Materialismus der Einstieg ist für die kritische Theorie im Sinne einer, wie Marx es eben schreibt, menschlich-sinnliche Tätigkeit und Praxis. Konkrete Lebensverhältnisse, ich habe gesagt, kritische Theorie ist immer Gesellschaftstheorie, immer Gesellschaftskritik. Es geht um konkrete Totalität, das Konkrete ist nicht einfach zu haben. Da hatte ich schon einiges zu gesagt. Wenn man sich das jetzt von der historischen Rekonstruktion her veranschaulichen will, in den 20er Jahren, Hanno hatte kurz darauf hingewiesen, die Arbeiterbewegung ist natürlich stark. Erster Weltkrieg ist in Deutschland die Novemberrevolution, die Oktoberrevolution in Russland und umliegenden Gebieten führt zur Gründung der Sowjetunion und gleichzeitig gibt es die Nazis auf der Straße und auch sehr entscheidend die Konsolidierung der kapitalistischen Gesellschaft als Konsumgesellschaft. Erst in den USA, aber auch gerade in der Weimarer Republik, zum Beispiel in Berlin, neben Paris oder mit Paris, die Hochburg des kulturellen Lebens in Europa. Und es ist eben sehr interessant, während so die kommunistischen, sozialistischen Parteien noch weitgehend darauf vertrauen, dass eben die Arbeiterklasse, alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will, sich erheben wird und die Revolution machen wird. Da Zweifel bestehen, dass gewissermaßen dieser historische Automatismus wirkt und ein heute, glaube ich, nicht mehr so aktueller, aber so älterer Vorwurf an die kritische Theorie in der Fassung von Adorno und Horkheimer und anderen war immer, dass die ja keine empirischen Studien gemacht hätten, sondern einfach nur irgendwelche Statements über die Welt abgelassen hätten, die dann auch ganz kompliziert formuliert waren, aber sozusagen da Sozialforschung fehlt. Dem ist nicht so. Das Ganze geht los mit einer Studie von Erich Fromm und Hilde Weiß, die bekannt wurde unter dem Titel Arbeiter und Angestellte am Vorabend des Dritten Reiches, wo untersucht wurde, wie sich nämlich letztendlich sowas wie Klassenbewusstsein konstituiert, also gerade den Menschen, die man für progressiv hält, sich trotzdem im Bewusstsein, auch denn letztendlich Alltagsverhalten sowas zeigt wie, was weiß ich, Frauenfeindlichkeit, Ablehnung bestimmter Randgruppen, bestimmte Einstellung zu Kriminellen, zur Ordnung, Konformismus, Autoritarismus und so weiter. Eine Studie die einzigartig ist, auch in ihrem Umfang und sehr einschneidend war für eben auch die Einschätzung der Lage, warum es, zumindest um das erstmal zu begreifen auf einer rein empirischen Ebene, warum es eben, obwohl eine starke Arbeiterbewegung da ist, nicht zu einem tatsächlich dann effektiven Widerstand gegen die Faschisten, gegen den Nationalsozialismus gekommen ist. Der Versuch, das zu rekonstruieren, geht weiter mit einer theoretisch groß angelegten Studie 1936, Autorität und Familie, und wird dann noch verlängert durch leider erst so nur am Rande bekannt gewordene Untersuchungen zur autoritären Persönlichkeit Anfang der 50er Jahre, in denen zwei Begriffe eine große Rolle spielen, die sehr entscheidend sind für sozusagen die Charakterisierung dessen, was denn konkret das beschädigte Leben heißt. Ja, also das heißt ja nicht einfach nur, dass es einem irgendwie schlecht geht oder man sich unwohl fühlt oder so, sondern dass es ein Raster gibt, dass es Typologien gibt von Verhaltensweisen, die letztendlich auch auf die Gesellschaft zurückwirken und die Gesellschaft so machen, wie sie ist. Dafür sind Skalen entwickelt worden, in denen, das klingt so ein bisschen lächerlich, eingetragen werden konnte, wie faschistisch man sich jetzt verhält, aber gemessen an zwei Typologien, zwei Charakteren, die von ihrer Grundsubstanz nach wie vor Geltungskraft haben, nämlich der autoritäre Charakter und der konformistische Charakter. Und das ist insofern entscheidend, weil das eine Studie ist, ähnlich wie diese Arbeiter- und Angestelltenstudie und ähnlich wie das dann theoretisch auch in Autorität und Familie verlängert wird. Da geht es nicht einfach darum zu sagen, jetzt fragen wir doch mal die Nazis, was die zum Beispiel gegen Juden haben, sondern es geht darum, eigentlich über sehr unverfängliche Fragen herauszufinden, wie eine bestimmte Disposition da sein muss, um dann unter gegebenen Umständen dazu zu kommen, was auch immer, den Nachbarn als Juden zu verraten und nach Auschwitz zu liefern oder irgendwie Leute zu verraten, die was geklaut haben oder andere zurechtzuweisen oder sich selber zurechtweisen zu lassen. Also sehr unverfängliche Fragen. Natürlich gab es auch die Fragen, wie welche Bedeutung haben für Sie Juden in der Wirtschaft oder irgend sowas. Aber das sehr unverfängliche Fragen, wie man eben zum Beispiel mit Kleinkriminellen gedenkt umzugehen, was die Rolle der Frau ist, ob das eher eine, wie die in der Familie integriert sein soll oder Familie stützt und so weiter. Sehr entscheidend für die weiteren Analysen auch und für eigentlich die gesamten Großthesen, die zu der Zeit eine Rolle spielen in den Publikationen der kritischen Theoretiker. Es gibt kleinere, weitere Schriften am Rande, die längst noch nicht in ihrem Umfang erschlossen sind von dem, was da diskutiert wird. Ich nenne nur eine, die sehr typisch ist, ein kleines Memorandum, was Adorno 1941 verfasst. Das nennt er Notizen zur neuen Anthropologie, wo er feststellt, die bisherigen Kategorien der Psychologie gelten nicht mehr. Ja, also man kann das, was sich so in den, unter den Erfahrungen in Amerika, was sich da konstituiert als Individuum, als Individualismus, kann man eigentlich nicht mehr beschreiben mit dem, wie es Freud gemacht hat, eben mit den Kategorien von Ich, Es und Über-Ich. Und das wäre jetzt so ein Punkt schon mal zwischendrin, wo das, meine ich, so sehr drastisch ist, sich Gedanken zu machen, was das eigentlich bedeutet. Ne? Das eine ist so kategorischer Imperativ, damit Auschwitz sich nicht wiederholt, aber auf eine viel konkretere Weise vielleicht eben so ein Befund wie, eigentlich ist von der konstitutiven Struktur sowas wie Subjektivität, wie Individualität gar nicht mehr möglich, müsste ja Konsequenzen haben für das eigene Handeln und zumindest auch für den eigenen Umgang mit gesellschaftlicher Praxis oder eben auch gesellschaftlicher Nichtpraxis. Und das passiert aber kaum. Ja, also man nimmt es so hin, Adorno, ja, da ist dann auch die Rede von Pseudo-Individuen und so weiter, aber was das in letzter Konsequenz A für Gesellschaftskritik im Ganzen heißt und B speziell für die eigene für das eigene Weltverhältnis bleibt meistens ausgespart. Man geht weiterhin davon aus, man selbst hätte ja trotzdem noch so einigermaßen stabile Bedingungen und sei selbstverständlich ausgestattet mit Ich-Stärke oder zumindest auch Ich, Es und Über-Ich. Und das, meine ich, ist aber ernster zu nehmen, als es bisher diskutiert wurde. Dasselbe gilt für weitere Diagnosen, die im Zuge auch der Dialektik der Aufklärung formuliert worden sind. Bei Marcuse etwa gibt es zur selben Zeit, wo Horkheimer von der instrumentellen Vernunft spricht, diese Formulierung der technologischen Rationalität. Also wo nämlich unter Bedingung der Vereinigten Staaten, nicht des Nationalsozialismus, darauf hingewiesen wird, dass gerade ein fortschrittlicher, nicht nur fortschreitender, sondern sehr fortschrittlicher Kapitalismus immer mehr Strukturen hervorbringt, in denen zwar partiell unter den gegebenen Bedingungen den Menschen so etwas wie mehr Freiheit zugestanden wird und mehr Handlungsmöglichkeiten zugestanden werden, aber tatsächlich so etwas wie eine Entwicklung zum Menschen, zur Selbstbefreiung abgeschnitten wird. Gar nicht schlecht bin ich mit meiner Stunde, ne? Ich gehe ein auf einen Aspekt, der in anderer Weise auch heute aus anderer Theorierichtung ähnlich formuliert wird. Marcuse veröffentlicht, was damals ein Bestseller war, 1964, seinen eindimensionalen Menschen. Da gibt es sozusagen eine Klammer in diesem Buch. Das fängt an mit einem Kapitel, das heißt Paralyse der Kritik, Gesellschaft ohne Opposition. Er beschreibt die amerikanische Gesellschaft als eine Überflussgesellschaft, in der ähnlich wie Adorno das sagt, mit dem Ende der Psychologie, was auch Marcuse in anderen Texten ähnlich formuliert hat, in der also die Menschen sich jetzt zunehmend identifizieren mit, wie Marcuse das auflistet, Kühlschrank, Auto und so weiter. Diese Identifikation ist als philosophische gemeint, ja, also im Sinne des philosophischen Begriffs der Identifikation. Also nicht einfach im Sinne von, ich finde meinen Kühlschrank toll und mein Auto toll und das putze ich dann jede Woche, sondern in dem Sinne, dass ich auf einer strukturellen, konstitutiven Ebene mich sozusagen der Welt ähnlich mache. Ja, also der Dingwelt ähnlich mache, indem ich verdingliche und mich insofern identifiziere, dass quasi ein Gleichheitszeichen zwischen mir und den angehäuften Eigentümern steht. Eindimensionale Gesellschaft, eine Gesellschaft, die Marcuse vorher noch durch eine weitere Wendung ergänzt hat, Triebstrukturen, Gesellschaften, Buch, was Eros and Civilization im Original heißt, 1955 erschienen ist, eine philosophische Studie zu Sigmund Freud im Untertitel, wo er ergänzt, dass Freud ja davon ausgeht, wir haben, es gibt Triebe, die entscheidend sind für das, was wir wollen und vom Leben erwarten. Und diese Triebe müssen aber gleichzeitig, um überhaupt leben zu können, eingegrenzt werden. Das Lustprinzip muss eingeschränkt werden durch ein Realitätsprinzip. Und dieses Realitätsprinzip ermöglicht überhaupt, dass wir dann und wann, wenn auch meistens nur sublimiert, irgendwie zu Triebbefriedigung kommen. Aber das eben auf Dauer geregelt ist und auch gesellschaftlich geregelt ist. Und Marcuses These ist jetzt, dass wir eigentlich viel zu viel, ne, 1955, viel zu viel unterdrücken an Trieben, also viel zu viel Triebverzicht da ist und stattdessen ein Realitätsprinzip übersteigert ist in ein Leistungsprinzip, in das gleichzeitig schon entscheidende Elemente des Lustprinzips implementiert sind. Ja, also gewissermaßen eine Theorie, die auf auch sehr aktuelle Form andere nennen das dann so Arbeitsmonaden rekurrieren, nicht? Also so eine bestimmte Freude an Selbstausbeutung oder überhaupt an Strukturen, sich einzufügen, einzugliedern, sich angeblich kreativ zu verhalten in Situationen, in denen alles möglich ist, nur nicht Kreativität, aber das trotzdem so wahrzunehmen. Das ist da sehr wichtig gewesen, 55. Und gleichzeitig war dann die Frage, die Ausgangssituation. Es sind eigentlich Möglichkeiten da, die Welt zu verändern und das auch sofort zu tun. Realitätsprinzip ist viel zu stark. Es könnte viel mehr Lust und Glücksstreben da sein, Glücksverwirklichung auch da sein. Gleichzeitig wird aber genau das unterbunden und noch viel stärker zementiert, was an gesellschaftlichen Zwangsstrukturen da ist. Und Marcuse setzt dagegen mit einer Formulierung, die er von Whitehead übernimmt, das Einzige, dieses zu durchbrechen, wäre eine große Weigerung. Und das ist auch das, was die Klammer abschließt in der eindimensionale Mensch von 1964. Am Anfang steht die Paralyse der Kritik, also eine Lähmung, ja, die quasi passiv macht, eine Passivierung den gesellschaftlichen Handlungsmöglichkeiten gegenüber. Und das Einzige, das zu durchbrechen, wäre eben nicht einzelne Reformen hier und da zu machen, die sicherlich notwendig sind und auch hilfreich sind und vielen Menschen das Leben retten, sondern eine absolute Konfrontation zu dem, was die gesellschaftlichen Bedingungen sind, also eine große Weigerung, wo das Große auch noch groß geschrieben wird. In theoretischer Weise ist das etwas, was andere genauso formuliert haben, auch Adorno. Es gibt Ende der 60er Jahre den sogenannten Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, der seinen Anfang über die Frage nimmt, wie viel Nazis eigentlich in der Soziologie noch beteiligt waren. Und das wird zu einem Streit über Methoden und überhaupt die Ausrichtung soziologischer Forschung zwischen Popper, der das Buch Die offene Gesellschaft und ihre Feinde geschrieben hat, und Adorno, so als die Hauptkontrahenten. Und Adorno charakterisiert den Unterschied zwischen Popper und seiner kritischen Theorie. Popper ist kritischer Rationalist, wie er das nennt. Sehr treffend, meine ich, im ähnlichen Sinne, wie Marcuse von der großen Weigerung redet, aber eben in Bezug auf die Theorie, dass er nämlich sagt, Popper ginge davon aus, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben. Das ist eine Formulierung von Leibniz aus der Monadologie, also aus der Philosophie kommt, die ist für das Leibnizsche Philosophiesystem wichtig, dass Leibniz eben sagt, wir leben in der besten aller, bei Leibniz dann denkmöglichen Welten. Ja, da spielt der Gottesbeweis eine Rolle. Also es ist nicht möglich, sich eine andere Welt, die besser ist, auszudenken. Das ist aber sehr entscheidend, ne? Natürlich jetzt für einen materialistischen Philosophen oder kritischen Theoretiker wie Adorno, dass er dann sagt, und das stimmt eben nicht. Es ist nicht die beste aller möglichen Welten, die wir haben. Und das ist der sehr entscheidende Impuls, dass sozusagen zur materialistischen Kritik der Verhältnisse immer dazu kommt, gleichzeitig die Dimension einer Veränderungsmöglichkeit auch und gerade, wenn die herrschenden Verhältnisse so sind, dass diese Veränderung gar nicht aktuell machbar ist. Ja? Und das ist im Prinzip in theoretischer Weise formuliert genau das, was Marcuse mit der großen Weigerung sagt. 70er Jahre, 80er Jahre, 90er Jahre versuche ich jetzt im Schnelldurchlauf deshalb zu machen, nur so ein paar Punkte zu nennen. Jetzt könnte man zum einen sagen, kritische Theorie ist abgeschlossen mit dem Tod der jeweiligen Protagonisten, ist mitnichten so, sondern ganz im Gegenteil, gerade die Veränderungen, die ab den 70er, 80er, 90er Jahren bis heute sich vollziehen, sind ja alles andere als, wie soll man sagen, Verbesserung der Lage. Die kritische Theorie sozusagen unnötig machen. Die Annahme gibt es, die ist auch vielfach formuliert worden, die ist auch, nur um das in einem Schlenker zu erwähnen, formuliert worden, hauptsächlich von Jürgen Habermas und dann einem Schüler von ihm, das jetzt als eigenständige Theorie weiterführt, auch das Institut für Sozialforschung in Frankfurt mittlerweile leitet, Axel Honneth. Nämlich, dass, wie die beiden das formuliert haben, die Diagnose der Dialektik der Aufklärung von 1944/47 zwar stimmt, aber diese dunklen Zeiten sind vorbei. Ja? Also wir haben es mittlerweile zu tun mit rechtsstaatlicher, demokratischer Verregelung der Verhältnisse. Bei Habermas spielt dann bis hin zu Papst und UNO solche Institutionen eine große Rolle, und bei Honneth ist es zwar noch so ein bisschen kritischer gewendet, aber gleichwohl teilt er so den Grundbefund, dass wir im Prinzip von der Gesellschaftsstruktur her Angebote haben, Konflikte auch sozusagen zivilgesellschaftlich zu lösen. Das stimmt nicht für den Zustand der Subjekte. Also das stimmt abgesehen davon, dass halt auch in den letzten 40, 50 Jahren zunehmend Großteile der Bevölkerung, Weltbevölkerung wegbrechen ins Elend. Aber auch in den sogenannten Überflussgesellschaften stimmt das eben auch nicht. Wofür so einige Begriffe reingestreut werden können, die jetzt so aus sehr unterschiedlicher Richtung kommen, um da so Ansatzpunkte zu liefern für eine Fortsetzung der kritischen Theorie. Das mache ich aber, wie gesagt, nur in so sehr groben Spiegelstrichen. Was mir wichtig zu sein scheint, ist, dass genau diese Konstitution von Subjektivität und letztendlich das Scheitern von Individualität in den 70er Jahren und dann verstärkt in den 80er Jahren eine ganz paradoxe Wendung nimmt, nämlich die 70er Jahre charakterisieren das Ende der Massengesellschaften, so wie bis dahin, ausgehend aus dem 19. Jahrhundert, noch Massengesellschaften als Massengesellschaften beschrieben werden konnten. Und auch im Konsumbereich wird die Adressierung des Individuums als Konsument immer wichtiger und auch immer spezieller und auch ein immer größeres Problem für die Warentauschgesellschaft oder überhaupt für die Normalität des Kapitalismus. Dazu gehört mit dem mit diesem Wandel von der Massengesellschaft zur Individualgesellschaft gehören auch eine ganze Reihe von kulturellen Veränderungen, die das endgültige Zusammenbrechen der bürgerlichen Öffentlichkeit, zunehmende Privatisierung, also zum Beispiel Einführung des Privatfernsehens dann in den 80er Jahren oder gleichzeitig noch eine einigermaßen prosperierende Mittelschicht, die sich ausweitet und einen allgemeinen Lebensstil auch vorgibt. Dann im Verlauf der 70er Jahre, aber dann in den 80er Jahren definitiv das, was so als Thatcherismus oder Reaganomics bezeichnet wird. Reagan tritt ja an in den 70er Jahren schon mit der Parole, ist eine Rede von ihm als Gouverneur noch von Kalifornien, let the people rule. Ja, also der Staat nimmt sich zurück und stattdessen wird an die Selbstverantwortung der Einzelnen appelliert. Es ist hochinteressant zu sehen, dass auch gerade in der Linken ein ähnliches Konzept von Selbstverwirklichung und Selbstermächtigung in der Bundesrepublik dann Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er als sogenannte Autonome sich formiert und diese Charakteristik der Autonomie, die ja in der Linken damit verbunden war, das Konzept der neuen Linken noch weiterzutreiben, also sich nicht mehr zu orientieren am Parteimodell, dass das in pervertierter Weise oder in anderer Weise eben auch durchgreift in der Normalgesellschaft als letztendlich Typus für das, was man vielleicht dann so nennen könnte oder auch genannt hat, das postmoderne Subjekt. Also ein Individuum, was sich nicht mehr konstituiert über große, über letztendlich Massen abgesicherte Systeme von Loyalität, sondern sich auch flexibel sich selbst gegenüber zeigt und damit aber auch zunehmend orientierungslos wird. Aber eben immer diesem Appell verpflichtet bleibt, sich selbst zu perfektionieren. In der Theorie ist es so dargestellt worden, nur um noch so einen weiteren Begriff da einzustreuen, als Wandel von der fordistischen zur postfordistischen Gesellschaft. Das wäre so ein Begriffspaar, was man da aktualisieren müsste im Blick auf die kritische Theorie. Oder was ein Begriff ist, der von Deleuze kommt, in Anschluss an Foucault. Foucault redet von der Disziplinargesellschaft, die hat die Souveränitätsgesellschaft abgelöst und jetzt im Zuge der 80er Jahre spätestens entwickelt sich sowas wie die, Deleuze nennt das Kontrollgesellschaft, nämlich äußere Zwänge zunehmend verlagert werden in die Subjekte hinein. Ja, also es ist nicht mehr so, dass quasi der Sportlehrer und irgendwelche äußeren, mehr oder weniger gewaltanwendende Personen und Institutionen einen dazu verdonnern zur körperlichen Ertüchtigung, sondern es wird eingeschrieben in unser Selbstverhältnis zum Körper, dass wir dabei sind, was weiß ich, joggen zu gehen oder wie es in den 80ern eben auch sehr stark war, irgendwie so Aerobic-Programme abgezogen werden, neue Freizeitsportarten Raum greifen und die aber auch rückspiegeln auf überhaupt das menschliche Alltagsverhalten und nicht sozusagen arbiträr bleiben zu dem, was Subjektivität heißt. Natürlich gehört für die 90er Jahre dazu, was in den 70er Jahren schon anfängt, Zusammenbruch des Realsozialismus, Sieg in Anführungszeichen des Kapitalismus. In den 70er Jahren beginnt es noch natürlich unter Bedingung der Blockkonfrontation mit der Durchsetzung des globalen Kapitalismus, was ein auch für politische Bewegung enormes Problem ist. Damals wurde das noch so diskutiert, dass der Kapitalismus international ist, aber die Arbeiterbewegung ist es nicht. Das ist sie bis heute erst recht nicht, wenn man sich anguckt, was wo auch immer in China oder in afrikanischen, südamerikanischen Ländern passiert und wie schwierig das ist, da auf struktureller Ebene, nicht einfach nur auf sozusagen sympathisch, solidarischer Ebene, auf struktureller Ebene eine Verbindung in den nötigen Kämpfen herzustellen und da diese Kämpfe auch wiederum theoretisch abzusichern. Der Sieg des Kapitalismus in den 90er Jahren, gleichzeitig mit einer Neuordnung der Welt, hat gleichzeitig zur Folge gehabt, dass eigentlich für die kritische Theorie bekannte Probleme in neuer Formation wieder da sind. Also das, was eben untersucht wurde als autoritärer Charakter, findet in den 90ern bis heute seine Wiederkehr in neuen Typologien des Fundamentalismus religiöser Art, auch politischer Art. Und der Nationalismen zum Beispiel oder des Nationalismus. Es gibt neue Formen, die aber gleichzeitig erinnern an alte Formen, nur dass sie jetzt eben gebrochen sind unter dem Vorzeichen des Individualismus von kollektiven Narzissmus. Und es setzt sich eigentlich das durch, was ein Begriff ist, den Adorno, Marcuse, Horkheimer gleichermaßen gebrauchen, nämlich eine zunehmend verwaltete Welt. Andere beschreiben das als kybernetisches Regime. Verwaltete Welt meint, dass Institutionen immer weiter ausgebaut werden und aus den Institutionen die Politik herausgezogen wird. Ja, also dass sozusagen nur noch Verwaltungsapparaturen sind, die man zwar deuten kann in ihrem Handeln als politisch reaktionär, aber die eben nicht mehr politisch handeln, wie das eigentlich so ein bürgerlich-staatliches Verhältnis von Politik vorgibt. Also die Beispiele liegen alle auf der Hand, die kann man von Gutenberg bis, weiß ich nicht, bis zur neuesten Stefan Raab-Show, wo irgendwelche Politikerduelle stattfinden, ohne weiteres von der Hand abzählen oder Hartz-IV-Praxis auf dem Amt, das ist alles damit eingefasst. Nicht? Also es einmal mehr, es ist eben auch nicht mehr möglich, genau an diesen Formen staatlicher Institutionen sowas zu artikulieren wie eine politische Kritik, die als politische Kritik durchgreifen könnte. Man kann sie formulieren im Sinne von neuer Armut und Abbau des Sozialstaates, aber es ist eben sozusagen ein relativ offenes Feld, wie da letztendlich zum Beispiel so Ansprüche von linker oder linksradikaler Politik eingeklagt werden können. Was das auch zur Folge hat, ist, dass insofern das Leben immer beschädigter wird, als dass Gesellschaft und auch Subjekte verhärten, einschließlich auch der Gegenbewegung dazu. Also je kälter der gesellschaftliche Normalvollzug wird, umso wie soll man sagen, naiver oder infantiler, gibt es gleichzeitig Angebote der Emotionalisierung, die aber auch schon mit Kälte durchzogen sind. Ja? Also dass zum Beispiel auch Emotionen runtergebrochen werden auf Bilder, die bestätigt werden müssen, dass man weiß, wann man zu weinen hat oder wann, keine Ahnung, Liebesverhältnisse losgehen und was auch immer für Beziehungen, die dann eben auch Beziehungen sind, ja, sich konstituieren oder nicht konstituieren. Und was vielleicht entscheidendste ist, gerade auch für eine Fortsetzung der kritischen Theorie als Problem, ist, dass in den nicht nur erst durch den Zusammenbruch des Realsozialismus in den letzten 30 Jahren es einen Utopieverlust gibt, der strukturell ist. Also der nicht einfach nur bedeutet, dass es schwieriger ist, sich eine andere Welt als die gegebene vorzustellen, obwohl das ja eine Parole ist, die so sehr beliebt ist. Eine andere Welt ist möglich. Wenn man sich dann aber anguckt, was da vorgestellt wird, dann sind das Umverteilungsmodelle, die wenig ändern. Sondern dass sozusagen mit dem Fortschreiten der Kälte und dieser Pseudo-Emotionalisierung auch das wegbricht, was sehr wichtig ist für Bedingungen, für die Erkundung der Bedingungen, der Möglichkeit von Emanzipation, nämlich soziale Fantasie. Also sich vorzustellen, was es bedeutet, ohne das auszupinseln, in einer Welt zu leben, in der es keine Gewalt gibt, klingt eher lächerlich. Ja? Sich vorzustellen, in einer Welt zu leben, in der Menschen nach dem Prinzip von Zuneigung und Liebe handeln, klingt völlig naiv. Und es gibt sozusagen Denkverbote, die auf Rückenmarksebene verhindern, dass das ein größerer Gedanke ist, als irgendwie eine Fernsehunterhaltung einen liefern kann. Und das, meine ich, ist der wichtige Bogen, entscheidende Bogen zurück zum Ausgangspunkt. Das Ganze steht auf dem Spiel, beziehungsweise es geht ums Ganze und das Verhältnis von Theorie und Praxis. Und ich komme auch nochmal zu Kant zurück. Kant in seinem Text über den Gemeinspruch, das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis, beginnt, ich lasse ein paar Sätze weg, dass zwischen Theorie und Praxis noch ein Mittelglied der Verknüpfung und des Überganges von der einen zur anderen erfordert werde. Die Theorie mag auch so vollständig sein, wie sie wolle, fällt in die Augen. Denn zu dem Verstandesbegriffe, welcher die Regel enthält, muss ein Actus der Urteilskraft hinzukommen, wodurch der Praktiker unterscheidet, ob etwas der Fall sei oder nicht. Regel und Fall. Das ist das Entscheidende, meine ich, in der Problematisierung des Verhältnisses oder in der Schwierigkeit, Theorie und Praxis zu vermitteln. Also es geht dabei bei der Frage von Theorie, wie gesagt, nicht einfach um Praxis irgendwas zu tun, sondern es geht um die Frage, was man für Regeln herausfinden kann, was man für wiederkehrende Formen finden kann, die sowas wie Praxis möglich machen und es dann eben auch möglich machen, sowas wie Praxis theoretisch zu beschreiben oder zu kritisieren. Jetzt leben wir aber in einer Gesellschaft, die als verwaltete Welt eben verkehrterweise diese Regeln zum Normalzustand gemacht haben. Also es ist sozusagen alles ein Regelfall, ohne dass es dazu ein Außen gäbe. Und das macht es eben auch so schwierig, gegen die herrschende falsche Praxis irgendeine andere Form von Praxis zu setzen. Das macht es gleichzeitig so leicht, sich auf Formen des Aktionismus zu verlassen. Es geht ums Ganze und ich wollte enden mit einer Formulierung, die auch von Adorno ist und die die meisten kennen. Es gibt in den Minima Moralia diesen kleinen Satz, das Ganze ist das Unwahre. Das ist ein Satz von Hegel, in doppelt umgekehrter Weise. Ich lese das bei Hegel vor, ist aus der Vorrede der Phänomenologie des Geistes, also seinem ersten großen Werk, vor der Wissenschaft der Logik noch. Da schreibt Hegel, das Wahre ist das Ganze. Das ist die doppelte Umkehrung. Bei Adorno das Ganze ist das Unwahre und bei Hegel ist aber nicht das Ganze das Wahre, sondern das Wahre ist das Ganze. Warum? Das Ganze ist nur das durch seine Entwicklung sich vollendende Wesen. Es ist von dem Absoluten zu sagen, das ist wesentlich Resultat, dass es erst am Ende das ist, was es in Wahrheit ist, und hierin eben besteht seine Natur, wirkliches Subjekt oder selbst, Entschuldigung, sich selbst werden zu sein. So widersprechend es scheinen mag, dass das Absolute wesentlich als Resultat zu begreifen sei, so stellt doch eine geringe Überlegung diesen Schein vom Widerspruch zurecht. Der Anfang, das Prinzip oder das Absolute, wie es zuerst und unmittelbar ausgesprochen wird, ist nur das Allgemeine. So, müsste ich jetzt wahrscheinlich mehrfach vorlesen. Ich lasse es aber, sondern versuche es in zwei Sätzen zusammenzufassen. Die Überlegung, dass das Wahre das Ganze ist, drei Sätze. Die Überlegung, dass das Wahre das Ganze ist, bei Hegel fußt natürlich auf der Annahme, dass wir es mit einem emphatischen Wahrheitsbegriff zu tun haben, wo das Wahre oder die Wahrheit objektiv ist. Das gilt auch für die kritische Theorie. Wahrheit ist nicht irgendwas, wo jeder sich so seine eigene Wahrheit zurechtlegt oder was dadurch entschieden wird, dass alle sich auf irgendwas einigen, was wahr ist, sondern es ist ein emphatischer Wahrheitsbegriff, Wahrheit ist objektiv. Also gilt auch, ohne dass wir als Subjekte sagen, ja, das stimmt. Ja, selbst wenn wir alle sagen würden, als Subjekte, das ist falsch, Wahrheit ist objektiv. Dieser emphatische Wahrheitsbegriff bei Hegel steht natürlich im Kontext seines idealistischen Systems. Also er denkt die Welt vom Bewusstsein aus, vom die Welt begreifenden Bewusstsein. Und insofern kann sich das, was die Welt ist, als das Wahre, erst dann einstellen, wenn ich die Welt vollständig begriffen habe. Insofern, erst wenn ich das Ganze weiß, das Ganze erkannt habe, erkenne ich auch, was das Wahre ist. Jetzt sagt aber Hegel nicht genau das, was man jetzt vermuten könnte, das Ganze ist das Wahre, sondern er sagt deshalb, das Wahre ist das Ganze, weil er die Logik, nämlich dass es eine Wahrheit geben muss, dass es das Wahre geben muss, was sich erst erschließt im Resultat, wie er sagt, am Ende. Weil er diese Logik ja schon kennt. Sonst könnte er wiederum nicht aus dieser Logik das Ganze von, also dem vorausgreifen und das Resultat vorwegnehmen. Das ist der eine Gedanke. Der zweite Gedanke, der das vielleicht ein bisschen anschaulicher macht, und das ist auch die Brücke zu dem, was ich dann mit dem Adorno-Satz sagen will. Am Anfang ist es nur das Allgemeine. Und was die Erkenntnis vom Wahren als Ganzes mit sich bringt, ist, dass wir gleichzeitig innerhalb dieses Ganzen von allen Teilchen, und das Ganze ist ja mehr als die Summe seiner Teile, das jeweils Besondere erkennen. Also, was ist das Wahre der Menschheit? Am Anfang steht das Allgemeine, was weiß ich, alle Menschen sind gleich, Menschenrechte, irgendwas. Das Wahre der Menschheit als Ganzes wäre aber, dass wir erkennen, was je das Besondere eines jeden Menschen ist. Und das ist genau der Umschlag zu dem, wo Adorno aus eben materialistischer Perspektive, also in Ansehung der materiellen Bedingung des Lebens, sagt, das Ganze ist das Unwahre. Das Ganze ist das Unwahre deshalb, weil genau aus der Logik heraus, die Hegel vorlegt, theoretisch, und die sich praktisch verwirklicht in der bürgerlichen Gesellschaft, eben nicht als Resultat ein Ganzes ist, wo wir das je Besondere erkennen, sondern am Ende nur auf einer höheren Stufe dieselbe Allgemeinheit nochmal haben. Und diese Allgemeinheit sozusagen als eine Ideologie des bloß Besonderen, dieser Allgemeinheit alles Besondere untergeordnet wird und das Besondere vernichtet wird. Dieses Ganze also als Ende, wie wir es heute haben, ist die total verwaltete Welt, ist das, was auch immer mal so als Schlagwort auftauchte, der universelle Verblendungszusammenhang. Gerade in ihrer Totalität, in ihrer totalen Vermittlung ist die Welt falsch im Sinne eben der objektiven Wahrheit unwahr. Das Ganze ist das Unwahre, nicht bloß, weil die These von der Totalität, das ist jetzt ein Adorno-Zitat, ich lese nochmal, das Ganze ist das Unwahre, nicht bloß, weil die These von der Totalität selber die Unwahrheit, das zum Absoluten aufgeblähte Prinzip der Herrschaft ist, die Idee einer Positivität, die alles ihr Widerstrebende zu bewältigen glaubt, durch den übermächtigen Zwang des begreifenden Geistes, verzeichnet spiegelbildlich die Erfahrung des übermächtigen Zwanges, der allem Seienden durch seinen Zusammenschluss unter der Herrschaft innewohnt. Das ist das Wahre an Hegels Unwahrheit. Die Kraft des Ganzen, die sie mobilisiert, ist keine bloße Einbildung des Geistes, sondern die jenes realen Verblendungszusammenhangs, in den alles Einzelne eingespannt bleibt. Ach, das macht eigentlich keinen Sinn, dass ich das weiterlese. So. Also nochmal, bei Hegel zielt das Ganze, das Wahre, als das Ganze auf das Besondere, die Erkenntnis des Besonderen. Das Besondere wird aber in der Totalität der Verhältnisse gerade unterschlagen. Das Besondere gibt es nicht objektiv, sondern nur als Subjektivismus, als Ideologie. Jeder ist was Besonderes. Ja, jetzt hatte ich mir noch überlegt, dass ich zum Schluss einfach darauf hinweise, als Einstieg für unsere Diskussion, dass auf dem Grabstein, was angeblich Marcuse mal Rudi Dutschke an seinem Krankenbett, als er das Attentat überlebte, gesagt haben soll, auf dem Grabstein von Marcuse das Wort weitermachen steht. Das mache ich jetzt aber nicht, sondern das machen wir in der Diskussion. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob angesichts der sportlichen Vorlage unseres Referenten die Kräfte des anderen Teams auf dieser Seite ausreichend genug sind, um sofort in der Diskussion ausgeschöpft zu werden, oder ob ihr eine kurze Pause machen wollt. Ich würde erfahrungsgemäß vorschlagen, wir übergehen die Pause, gehen in die zweite Halbzeit über, weil ansonsten eben nämlich keiner mehr da ist und alle sagen, wir sind aus der Puste. Aber ich denke, dass die Klärung von Verständnis oder auch von inhaltlichen Fragen gerne ganz frisch hier vorgebracht werden könnte, damit wir einfach weitermachen. Und ich bitte um Wortmeldung. Wir haben hier vorne das Mikrofon. Wir können, man kann über alles reden heutzutage. Danke. Erstmal zum Format, so eine kurze Anmerkung. Ich habe das Gefühl, seit diese Vorträge im Radio übertragen werden, dass irgendwie seitdem, dass diese Vortragshierarchie sich so zementiert hat, dass Leute keine Zwischenfragen mehr stellen. Und ich weiß nicht, ob das so für den didaktischen Effekt wirklich förderlich ist. Also so als Anregung. Ich finde früher, wenn Leute einfach mal was zwischengefragt haben, so, das hat es aufgelockert und eigentlich das Verständnis so ein bisschen auch erleichtert, also vielleicht für die Zukunft. Ich war immer so kurz drauf und dran, so mal so, und habe mich dann auch selber nicht getraut, und ich glaube, irgendwie hat das was mit dieser seltsamen Aufnahmesituation zu tun. Aber nur so vorneweg. Ich tue jetzt auch gar nicht so, als würde ich was fragen wollen, weil ich was zur Klärung beitragen möchte. Ich habe nämlich das Gefühl so, dass dieser Scheingegensatz von Theorie und Praxis für die kritische Theorie unglaublich wichtig ist. Und ich habe das Gefühl, dass der zwischendurch aber so ein bisschen so reifiziert wurde, also so ein bisschen quasi selbst wieder verstärkt wurde im Vortrag. Und um das so ein bisschen vielleicht nochmal auseinanderzuklamüsern, das würde ich gerne beginnen. Und dann kannst du mich verbessern mit eingrätschen oder damit mitmachen einfach. Also du hast angefangen damit, dass die kritische Theorie auf eine Zeit reagiert, also natürlich auf den Nationalsozialismus, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber dann, ohne dass sie als emanzipatorische Praxis möglich ist. Und wenn man jetzt die Kritik dieses scheinbaren Gegensatzes an Theorie und Praxis ernst nimmt, also wenn Theorie immer schon eine Praxis ist als Kritik, wenn man Kritik versteht als Analyse, als Handlung der Analyse der Verhältnisse und eben nicht einfach nur als Dagegensein oder so, dann ist ja Kritik eine Praxis und als Theorie eine Praxis, wenn ich das richtig verstehe, dann stimmt das einfach nicht. Also dann ist kritische Theorie ja schon eine emanzipatorische Praxis in ihrer eigenen, im Bewusstsein ihrer Unzulänglichkeit als Veränderung der Verhältnisse. Also wenn man jetzt Praxis versteht nur als wirkliche Veränderung der Verhältnisse, dann natürlich ist das keine Praxis und dann scheitert sie. Aber so wie ich das immer verstanden habe, ist ja gerade das Bewusstsein der Beschränkung darauf, dass im Moment, in diesem unfreien historischen Moment, in dem wir uns befinden, eben nur diese theoretische Durchdringung als Bewusstmachung der Verhältnisse möglich ist. Das ist ja dann die einzige Praxis, die gerade möglich ist. So, ja, und eben nicht als missverstandenen Aktionismus, also das ändert die Verhältnisse nicht, wenn wir jetzt alle nach Genua fahren und uns alle von den Bullen zusammenschlagen lassen. Das ist eben keine Veränderung der Verhältnisse, das ist vielleicht auch notwendig, das müsste man dann nochmal anders begründen vielleicht. Und es gibt bestimmt auch notwendige Praxis, es ist ja nicht alles falsch, was im Falschen gemacht wird gegen die Verhältnisse. Also jetzt Leute vor Abschiebung retten, ist auch im Sinne der kritischen Theorie eine notwendige Handlungsweise, würde ich behaupten. Ja, also nicht jede Aktion ist falsch, aber genau, also um auf diesen falschen Gegensatz zurückzukommen, ist Theorie immer schon Praxis. Und dann ist dieser Satz, der danach irgendwann kam, dass 1968 dann scheinbar eine Praxis da war, also ganz viel passiert ist, das führt dann diesen Gegensatz ja irgendwie wieder ein, weil eigentlich ist ja kritische Theorie, wie ich gerade sagte, als Theorie schon eine Praxis. Okay, und dann ist Veränderung nur in der Praxis zu haben, hast du gesagt. Das würde aber heißen, dass über dieses aktive Denken als Durchdringung der Verhältnisse, als Versuch der Überwindung des notwendig falschen Bewusstseins, das ja möglich ist, sonst könnten wir nicht darüber reden, dass das dann auch eine Veränderung ist unserer selbst, ohne die eine Veränderung der Verhältnisse nicht möglich ist. Also um jetzt mal so ein kleines utopisches Moment nochmal einzuwerfen. Das ist das erste große Ding, was ich ansprechen wollte. Und das zweite, wenn das ist tatsächlich eine Frage, eine ganz kurze Frage eigentlich. Jetzt ist mein Zettel weg. Und da ging es um das Realitätsprinzip und das Lustprinzip, dass du gesagt hast, dass bei Marcuse im Realitätsprinzip immer schon Teile des Lustprinzips integriert sind. Und meine Frage wäre, ob das eigentlich so als so eine Art Arbeitsfetisch eigentlich die Bedingung von der dann folgenden Neoliberalisierung ist, ob du das glaubst. Ja, was du jetzt so als postmodernes Subjekt beschrieben hast, aber man könnte jetzt auch sagen, das ist einfach so eine, die dann in der Zeit einsetzende Neoliberalisierung, die globale, ob du glaubst, dass das Marcuse damit angesprochen hat. Also dass, ne, wenn im Realitätsprinzip schon das Lustprinzip drin ist, dann heißt das ja, dass das libidinös besetzt ist, also dass eine Lust daran gefunden wird, zu rationalisieren. Und so stelle ich mir, also so erkläre ich mir den Arbeitsfetisch. Und das ist für mich eigentlich ein Fundament, ein ideologisches Fundament von Neoliberalismus, dass man sich selbst die ganze Zeit optimiert und darin aber auch eine Lust drin steckt. So, das wäre so tatsächlich eine Frage an dich. Danke. So, soll ich immer gleich was sagen oder sammeln? Oder will sich jemand in den Themenkomplex noch eingliedern mit weiteren Fragen? Können ja auch andere was. Also ja, geht ja auch an alle die Fragen. Ja. Also die Diskussion mit der Theorie und der Praxis ist jetzt nicht nur über die gesamte Vortragshierarchie. Ne? Das werden wir nicht produzieren. Ich würde jetzt eine Antwort schon direkt auf ein bisschen den du angesprochen hattest, wo ist denn jetzt genau die Wegscheide zwischen Aktionismus und Praxis, die im Sinne von Theorie und Praxis irgendwo sinnvoll ist? Mhm. dann sage ich doch kurz was zu dem Lustprinzip, Realitätsprinzip Problem und vielleicht gelingt es ja auch, diese Theorie-Praxis-Frage weiter aufzunehmen, zu der ich dann was sage. Also die ganz kurze Antwort ist ja, aber eben mit der Frage oder Rückfrage vielleicht sogar, nicht nur an dich, sondern gewissermaßen an die Verhältnisse, wie das denn passiert, also wie das eingerichtet wird. Und dass überhaupt etwas, also Marcuse meint das ja in Bezug auf dieses Leistungsprinzip, wie er das nennt, also dieses übermäßige Realitätsprinzip, dass etwas mit dem Lustprinzip besetzt wird, obwohl es ja eigentlich dafür da ist, genau dieses Lustprinzip abzustellen oder so zu sichern und nur sichern kann, weil es vom Lustprinzip frei ist. Also das Verlangen, dass Elemente der Libido Eingang finden in das Realitätsprinzip, selber schon in veränderter Form. Naja, du hast es ja selber schon benannt, also wenn du auf neoliberale Strategien, und das ist ja eine Ideologie, hinweist, also dass man sich eben mit Selbsthingabe, Selbstaufgabe auf seine berufliche Karriere stürzt. Ja. Ist ja immer die Frage, in welchem Umfang sowas gesellschaftlich eingerichtet wird. Was meine ich damit? Geht es einfach nur darum, dass so Orwell-mäßige Parolen ausgegeben werden und jetzt, das könnte man ja etwa auch für, auch darüber schreibt der Marcuse, Sowjetmarxismus, für den Realsozialismus sagen, wie da quasi so ein Arbeitskult betrieben wird und der Held der Arbeit und die Heldin der Arbeit gefeiert werden und Arbeiter- und Bauernstaat, DDR und so weiter. Oder geht es darum, dass tatsächlich Lust in so einem ganz emphatischen Sinne, meinetwegen sogar auch sexuell besetzt, wie es ja bei Freud dann gedacht ist, aufgelöst wird in Alltagspraxis, sage ich jetzt schon mal so im Hinblick auf die nächste Diskussion. Also, und das passiert ja auf sehr unterschiedliche Weise, die meines Erachtens auch noch überhaupt nicht annähernd vollständig erschlossen ist. Eine Weise wäre, nur um das exemplarisch zu machen, an zwei Punkten, die gar nichts miteinander zu tun haben, aber vielleicht so ein bisschen das Abstecken, wo ich denke, dass man da noch genauer gucken müsste. Das eine wäre zu finden in der Entwicklung der Konsumgüterindustrie, wie es dann genannt wird, nämlich explizit in der Entwicklung der Reklamestrategien. Also wie gerade mit den 40er, 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA entdeckt wird, übrigens hauptsächlich unter Beteiligung des Neffen von Sigmund Freud, Edward Bernays, dass Konsumenten sich wünschen, eigenmächtig mitentscheiden zu können, was sie konsumieren. Ja, also das, was wir heute so als Pepsi-Test kennen und also dieser ganze Quatsch, hat seinen Ursprung in den 50er Jahren. Bis dahin hat man Dinge verkauft, auch schon unter sozusagen Einfluss der Psychoanalyse, Anwendung der Psychoanalyse. Es gibt ja von Löwenthal diesen schönen Satz, Massenkultur ist Psychoanalyse verkehrt herum. Ja. Bis dahin hatte man Dinge verkauft, eben mit der Idee des Massenkonsumenten, wenn man nur richtig Werbung macht, dann wird man auch schon was los. Ja? Auch schon natürlich immer libidonös besetzt. Ein Auto wird verkauft, nicht nur mit der Idee, ich komme schnell von Punkt A nach Punkt B, sondern das hat was zu tun mit Männlichkeit und was auch immer, Statussymbol und so, wie wir es heute auch noch kennen. Aber eben mit sehr langsam einbrechender, und auch das gehört zur Ideologie des Neoliberalismus, Individualisierung, gibt es auf einmal die Idee des mündigen Konsumenten, was an sich schon mal ein Riesenbruch ist. Also das ist nämlich eine politische Idee der Mündigkeit. Wie Kant das formuliert, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, appliziert wird auf den Konsumbereich. Genau. Parallel übrigens passiert etwas, was bei Kant noch gar nicht vorgesehen ist oder im Aufklärungsdenken nicht vorgesehen ist, was Adorno und Horkheimer ja beschreiben in der Dialektik der Aufklärung, nämlich Entmündigung, Aufklärung als Massenbetrug. Ja, also im selben Maße, wie wir glauben, mündig handeln zu können im Alltäglichen, ja, kaufen und hier und da und mitbestimmen, meinetwegen auch die und die Partei wählen oder was auch immer, im selben Maße werden wir in Bezug genau auf diesen emphatischen Aufklärungsbegriff, eine Unmündigkeit, die uns hindert, den eigenen Verstand so zu gebrauchen, dass wir im Interesse des Menschlichen handeln, wird das entmündigt. Ja? Also in so einem ganz rechtlichen Sinne, wie wir auch Oma entmündigen, wenn sie dement wird oder so. Ne? Das, glaube ich, ist schon eine Parallele, die man ziehen kann. Und das hat meines Erachtens viel zu tun mit dem, was Marcuse beschreibt. Es gibt verschiedene Texte, wo er das auch tatsächlich ähnlich benennt, wie man letztendlich, zum Beispiel mit diesem Begriff der technologischen Rationalität, wie man eingeschaltet wird in eine Form von Normalität über eben eine psychische Einbindung. Ja, also nicht einfach nur mit Zwang oder mit was weiß ich, Warnsystem, Religion oder neue Glaubenssätze oder eine politische Idee von Republik oder was auch immer da eine Rolle spielen könnte oder Familie oder sowas, sondern mit einer Anbindung an im Prinzip ja völlig neuen Dingen. Ja, also Dinge, die es vorher nicht gab, Produkte, für die erstmal Bedürfnisse hergestellt werden mussten, dass die sich aber reproduzieren, auf welcher Ebene? Ja, also gerade bei eben Produkten, wie sie die Konsumgesellschaft bestimmen, ist es ja nötig, mehr zu liefern als einfach nur eine physiologische Konstitution. Es geht ja nicht darum, Hunger zu befriedigen, sondern irgendwie eine Überreizung zu befriedigen, die als Überreizung erstmal zum Grundbedürfnis werden muss. Das wäre das eine. Das andere ist völlig anderer Bereich, dass man im Zuge, zumindest in der Bundesrepublik, könnte man das exemplarisch machen an der Entwicklung, also könnte ich das jetzt so aus dem Stegreif exemplarisch machen an der Entwicklung des Bildungssystems. Wie die Idee von Bildung zunehmend verschaltet und verwaltet wird über verschiedene Modelle von zum Beispiel curriculare Ausbildung. Dass es Einrichtungen gibt von Lehrplänen, die darauf zielen, Menschen einerseits arbeitsfähig zu machen, aber auf einer ideologischen Ebene andererseits vorgeben, Menschen demokratiefähig zu machen. Und diese Idee von Demokratie verlangt eine Vorstellung von Loyalität, die in den 70ern, interessanterweise auch im Windschatten der 68er, nämlich mit den ganzen Reformen, die es gibt an der Uni und im Schulsystem gibt, verlangt eine Form von Loyalität, die gewissermaßen sowas wie eine libidonöse Anbindung an dieses System verlangt, die aber anders funktioniert als, was weiß ich, ein Massenaufmarsch im Nationalsozialismus. Also eben anders funktioniert unter Bedingungen, wie das im NS war oder meinetwegen auch noch im Amerika der 30er Jahre war, anders funktioniert wie in der Massengesellschaft, nämlich funktioniert unter Bedingungen zunehmender Individualisierung. Was auch für die bestehende Gesellschaft, das ist heute ein Problem und wird als Problem auch diskutiert, nämlich, dass sowas gehört dazu, ja, aber das gleichzeitig, das sind ja erstmal Strategien, die scheinbar Individualität stärken. Und dass genau das, was in den 70er Jahren auch noch greifen konnte, nämlich über diese Individualisierung, die mit Lebensführung zu tun haben, auch mit Idealen, wie man sein Leben lebt, kann man auch wieder Rückschlüsse, ist doch nicht so weit entfernt, ziehen zu der Art und Weise, wie in der Konsumgüterindustrie auch Lebensmodelle beworben werden, in der Zigarettenwerbung, ne, der Marlboro-Mann langsam abgelöst wird von so Familien, wo Papi raucht und rauchen, und, also das kann man sich alles ja angucken, Internet. Jedenfalls wie sowas auch Einstieg findet in eine, wie soll man sagen, eine Form von Leistungsprinzip, in dem bestimmte Momente von Libido, bestimmte Momente von Lust, bestimmte Momente von positiv triebhafter Einbindung, und jetzt kommt ein neuer Begriff, der aber meines Erachtens sehr wichtig ist, dadurch reingebracht werden, indem sie kommuniziert werden. Indem das immer wichtiger wird, dass wir oder die Menschen ihre Loyalität der Gesamtgesellschaft gegenüber permanent kommunizieren. Und dieses Kommunikative, wo ja maßgeblich in der Bundesrepublik Jürgen Habermas mit für verantwortlich ist, 1981 erscheint die Theorie des kommunikativen Handelns. Die Idee der Kommunikation kommt übrigens aus dem Katholizismus, die Verbreitung der katholischen Lehre vom Ursprung. Habermas hat problematisiert noch Anfang der 70er Jahre genau das, nämlich Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, also wo die Frage gestellt wurde, wie legitimiert sich eine eigentlich in ihrer Konstitution schon demokratische Gesellschaft und stellt Loyalität her, wo im Prinzip nicht mehr damit gerechnet werden kann, dass man zum Beispiel den Bürger als Citoyen hat, der offensiv als Staatsbürger handelt, sondern ne, es eben schon so etwas wie, was weiß ich, Arbeitskämpfe gibt oder Konflikte gibt. Und zwar ist es jetzt nicht so, dass Habermas sozusagen das Handbuch geschrieben hat für die geistig-moralische Wende oder für die neue Mitte oder sowas dann später. Aber was er gemacht hat, ist, er hat Ansprüche geliefert, die sich tatsächlich gesellschaftlich verregeln lassen. Ansprüche zum Beispiel auf das, was er mit Abel nennt, die ideale Sprechsituation. Dass es Geltungsansprüche gibt, die eingelöst sein müssen. Wahrhaftigkeit, Wahrheit und Richtigkeit. Und das kann gleichzeitig zur Norm gemacht werden für gesellschaftliche Verregelung. Jetzt ist aber das Problem, was passiert, wenn diese libidinöse Anbindung an dieses System nicht mehr funktioniert, wenn die wegbricht. Also deswegen wird der Teil der Beantwortung der Frage denn doch nein, weil sozusagen mit fortschreitender Neoliberalisierung wiederum dieses Leistungsprinzip keine Struktur mehr hat, an der es sich verfestigen kann. Es läuft sozusagen irre. Also ja? Die Ökonomie wird von der Politik als Verregelung getrennt. Genau. Und so in eher konservativen, reaktionären vielleicht sogar Theorien ist dann auch davon die Rede, dass die Gesellschaft gar nicht mehr da ist, oder zum Beispiel auch diese Rede von Parallelgesellschaften würde auch mit dazugehören. Ne? Solche Formen. So, das hat tatsächlich schon mit dieser anderen Sache von Theorie und Praxis zu tun. Und nämlich ist meines Erachtens insofern grundsätzlich, weil vielleicht habe ich das auch gar nicht klar gemacht oder mir ist das, muss ich auch zugeben, selber noch gar nicht so klar. Die Frage ist, was Praxis eigentlich ist. Und zwar nicht im Sinne von, wie definieren wir das, sondern was ist das eigentlich für einen Möglichkeitsraum selber schon, den wir unter Umständen, also wir jetzt so als politische Subjekte, gar nicht mehr erfassen können. Also um das kurz mal in so einem Minibogen herzuleiten, ist es ja so, dass diese Unterscheidung von Theorie und Praxis von Aristoteles kommt. Und bei Aristoteles ist es eigentlich, geht es da um Wissenschaft. Es gibt theoretische Wissenschaft, es gibt praktische Wissenschaft und dann gibt es noch die Poesis, die weder noch ist, weder Theorie noch Praxis. Jetzt ist das Wichtige, dass Marx diesen Praxisbegriff ja quasi einführt, aber nicht als Idee zur Charakterisierung von einem bestimmten Typus von Wissenschaft, also praktische Wissenschaft in Abgrenzung zur Geometrie zum Beispiel, was eine theoretische Wissenschaft ist. Praktische Wissenschaft ist zum Beispiel die Politik, sondern das einführt als eine Form menschlichen Handelns. Also Praxis ist nicht synonym mit jedem Handeln, sondern es ist ein bestimmtes Handeln, nämlich, wie Marx es kennzeichnet, die sinnlich-revolutionäre Tätigkeit. Also das heißt, die Praxis, da bewegt man sich eigentlich im Feld so einer begrifflichen Redundanz. Revolution, Geschichte und Praxis ist eigentlich dasselbe. Nämlich Praxis ist immer schon qualifiziert als die Form des Handelns, in der Menschen nicht für sich, nicht alleine, insofern selbstbewusst handeln, also dann doch alleine, nämlich sich selbstbewusst handeln, dass sie Gesellschaft in diesem Handeln herstellen. Und ändern. Genau. Und dieses Ändern läuft aber fehl oder ist Ideologie. Insofern, weil es nach wie vor ja genügend Bereiche gibt, in denen Menschen irgendwas tun und insofern praktisch tätig sind, als dass Gesellschaft hergestellt wird. Ja, also in dem, was weiß ich, die meisten zur Arbeit gehen und wieder nach Hause fahren und einen ganz normalen Alltag leben. Ja. Und das ist, meine ich, das Perfide vielleicht sogar das Dialektische, wie man so früher gesagt hätte, in diesem Begriff der Praxis, dass sozusagen im selben Maße, wie man Praxis als Normalität vollzieht, gleichzeitig die Praxis in dieser Dimension von verändernder Praxis, Gesellschaft als menschliche Gesellschaft schaffende Praxis abgebrochen wird, abgeriegelt wird. Und das bringt das Problem zur Theorie. Also nämlich einmal mehr mit dem Dilemma, Abschiebung stoppen, Nazis verkloppen, Menschen retten, irgendwas zu machen, was in irgendeiner Weise völlig notwendig ist oder vielleicht auch einfach nur nett ist. Ja, ist, und das kennzeichnet eigentlich die Katastrophe, in der die Welt steckt, ist notwendig, ist eine notwendige Aktion, aber ist nicht Praxis in diesem Sinne, als dass es die Möglichkeit aufscheinen lässt, wie eine andere Welt sein könnte, sondern lediglich die Möglichkeit aufscheinen lässt, wie die Welt wäre, wenn sie so ist, wie sie behauptet zu sein. Nämlich eine, in der alle leben dürfen und jeder sich das selbst entfaltet. Und natürlich haben wir ein Asylrecht, wo jeder, der den Antrag ordentlich ausfüllt und so weiter. Genau. Und das ist das Dilemma, dass auch eben von der Theorie her es überhaupt darum geht, in der Zwickmühle sich nicht gewissermaßen zum klügsten Verteidiger des Systems zu machen, sondern das System ohne Zynismus überschreiten zu können. Ja? Also die Debatten sind ja alle da, Grundeinkommen. Ja? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich bin gegen Grundeinkommen, es gibt natürlich auch tatsächlich die Untersuchungen, die zeigen, dass das ohnehin nicht funktioniert. Ja? Aber es ist ja nicht durchzuhalten. Es ist ja nicht durchzuhalten zu sagen, also auch kann ich für mein eigenes Leben auch sagen, also natürlich wäre ich froh, wenn ich da mindestens da dieses Grundeinkommen, was immer da auch der Maßstab ist, hätte zur Verfügung. Aber ich würde es nie in der Position der kritischen Theorie sagen. Ja? In den 80ern, in den 90ern auch noch zum Teil, aber in den 80ern war es ja sehr stark, weil gewerkschaftliche Kämpfe da auch noch stärker waren, immer die Frage, wie ist denn das mit dem Erhalt der Arbeitsplätze? Ja? Wo das ja auch langsam losging mit der Idee, nee, eigentlich ist es doch super, wenn diese Arbeitsplätze mal endlich weg sind. Es ist doch super, wenn so ein Hochofen geschlossen wird. Es bringt einen eh um. Ja? Aber das ist perfide. Es ist das perfide, dass man eigentlich sagen muss, in der akuten Situation, ja, Schlecker muss bleiben. Irgend so ein Quatsch. Ja? Aber man kann es nie formulieren als eine Form revolutionärer Praxis oder überhaupt Praxis im Sinne der Gesellschaftskritik. Und das Und das macht es ja auch gleichzeitig so angreifbar, wenn aus Perspektive der kritischen Theorie Aktionismus kritisiert wird. Weil kritische Theorie nie Realpolitik sein kann, in dem Sinne, schließt sich aus. Genau. Aber was ist die Krux an der Sache? Die Krux ist, also Realpolitik verweist ja immer auf dieses Diktum, sei doch realistisch. Ne? Wenn wir realistisch sind, müssen wir doch jetzt, da bringt das doch nichts, wenn wir irgendwie von der Abschaffung des Geldes reden. Da müssen wir doch erstmal über Grundeinkommen oder worüber auch Umverteilung reden. Ja? Jetzt ist es aber so, dass die Analyse der Verhältnisse eigentlich zeigen würde, dass wir viel realistischer zu sagen, Abschaffung des Geldes. Es ist viel realistischer zu sagen, bevor man sich jetzt Gedanken macht über irgendeine Umgestaltung der Ökonomie, wie wäre es denn das, was man im Kern als Ökonomie bezeichnet, abschafft. Und es ist auch angesichts der Katastrophe, also es wäre ja nicht so, dass man eigentlich denkt, naja, insgesamt geht es den Menschen ja gut. Das stimmt nicht. Es ist einfach gelogen. Ja, es ist, angesichts der Katastrophe ist es sozusagen unrealistisch, daran festzuhalten, dieses System in welcher Weise auch immer weiterhin reformieren zu wollen. Also die Doktor nicht an das Humus der Abschaffung. Zumindest nicht als kritische Theorie. Und diese das mache ich jetzt aber noch ganz kurz. Diese Wendung, was das jetzt mit der Theorie zu tun hat, ist ja dann die folgende, dass der Vorwurf, Theorie bewegt sich ja im Elfenbeinturm, wenn sie sagt, oh, Praxis als das, was auf der Straße stattfinden müsste, als kollektive Form, das ist vertagt. Ja, das kann nicht stattfinden. Es gibt keine emanzipatorische Praxis im Sinne von kollektiver Praxis. Der Trick ist ja nicht, dass man einfach sagt, naja, ich als Theoretiker mache ja auch irgendwie Praxis. Sondern der Trick ist, eigentlich darüber zu begründen, dass es keine, deswegen hatte ich das mit Aristoteles nochmal kurz gesagt, dass es eben keine Poesis ist. Es ist nicht so, dass man sagt, na, ich in meinem Theoriekämmerlein mache auch was, aber das bleibt erstmal für mich. Sondern es ist aufgehoben. Die Möglichkeit, dass es eine Praxis geben könnte, ist aufgehoben in dieser theoretischen Arbeit. Es ist nicht dadurch ersetzt. Also es ginge nicht darum, dass jetzt alle irgendwie so kleine Aushilfsadornos werden und total komplizierte Sätze sich ausdenken oder so. Ja? Sondern ganz im Gegenteil. Also die Praxis wäre erst da, wo ich weiß nicht, was Adorno dann gemacht hätte, irgendwie Gartenarbeit oder... Nee. Der hat, wie ist das in diesem Gespräch mit Horkheimer? Fahrstuhlfahrer. Ja, er sagt, in einer befreiten Gesellschaft wäre er bereit, wie viele Stunden am Tag? 2 Stunden, 3 Stunden? Einige. Als Fahrstuhlführer zu arbeiten. Das gab es damals noch. Ne? In Südamerika gibt es das immer noch. Ich glaube, Gott sei Dank hier nicht mehr. Ne? Aber ne, um zu zeigen, was sozusagen die Möglichkeiten der Praxis wären. Ja. Wenn sich niemand, ich mache das ganz, ganz, da? Ist das eine Meldung? Ist das eine Meldung? Ja. Ja, mach mal. Ganz praktisch. Genau, das ist ja die Frage, ob sich diese Diskussion, ob Theorie auch Praxis ist und wie sich daraus eine Veränderung ergeben soll. Also ich meine, du hast das doch genau aufgemacht vorhin mit den Abschiebungen. Also ich meine, das ist eine Notwendigkeit, und zwar eine menschliche Notwendigkeit. Das ist keine linke irgendwas, das ist eine menschliche Notwendigkeit. Wenn man sich anguckt, keine Ahnung, Somalia, keine Ahnung, was da für ein Dreck abläuft so. Also ich meine, da muss es doch also die Frage ist ja sozusagen, wie kann man eine Praxis schaffen, die irgendwie emanzipatorisch ist. So. Und das lässt sich sicherlich nur Hand in Hand machen. Also mit dem reflektieren darüber, was wir tun, wie wir es tun, mit wem wir es tun und was wir nicht wollen. Oder was ich nicht will. Vielleicht eher so. Was ich nicht will. Und die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, ist das nicht vielleicht auch, das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber diese so eine Wohlstandsdiskussion, wir können uns darüber Gedanken machen, ob Theorie jetzt Praxis ist, aber... Nee, das ist eine strategische Frage. Nee, ganz kurz, lass mich mal, ich versuche das gerade mal, weil wir leben im Krisengewinnerland gerade, so ein bisschen, also auch wenn es hier vielen Leuten scheiße geht, wir kommen alle, oder die meisten kommen aus der Mittelschicht, die können sich's leisten, so, aber die Frage ist halt, wir können uns das leisten. Und was ist mit den Leuten, die in Brandenburg im Asylbewerberheim leben? So, die können es sich nicht leisten. Die müssen Praxis schaffen. Das tun sie gerade. Vielleicht in Berlin versuchen da irgendwie eine gemeinsame Praxis zu schaffen und irgendwie ihre Lage zu verbessern. Und wo vielleicht dann manchmal auch so ein Gedanke vielleicht aufblitzt von, wie könnte es denn besser sein? Wie kann man was Neues machen oder so? Da läuft bestimmt auch viel Scheiß, keine Ahnung, also mit Patriarchat und was auch immer, das ist ja nicht immer so einfach. Aber die Frage ist ja die sozusagen, wir können es uns erlauben und die ganz, ganz viele andere Leute können es sich nicht erlauben, so zu denken. Und das finde ich ist halt die Frage, die man sich auch stellen muss, so da drin. Also ne, ich sehe den Krux in dem... Das in der, naja, egal, vielleicht das so stehen lassen und dann. Darf ich da auch mal kurz was sagen? Also ich finde dieses Evozieren von White Guilt einfach, das ist einfach lähmend. Und ich finde den Vergleich nach unten so, der klappt halt immer und der ist immer konservativ. Also irgendwem geht es schlechter. So, das finde ich ist, das führt so zu nichts. Und plus, ja, wir sind total privilegiert, jetzt global gesehen. Und das heißt, dass wir diese Privilegien verdammt nochmal nutzen müssen. Und wenn wir den Luxus haben, darüber nachzudenken, was wir tun, dann sollten wir das verdammt nochmal tun. Es ist gut, dass wir uns nicht darum kümmern müssen, wo wir was zu essen herkriegen. Also natürlich müssen wir das tun, aber nicht in so einem existenziellen Maße wie jetzt Leute, die wirklich richtig hungern. Oder Leute, die jetzt abgeschoben werden müssen. Aber wie gesagt, ich finde diesen Vergleich, das führt nicht zu viel. Aber wenn wir darüber nachdenken im Sinne einer kritischen Theorie, was sind die Gründe dafür, dass die Welt scheiße organisiert ist, dass es dem Großteil der Menschheit wirklich schlecht geht, gemessen an dem, was möglich wäre, gemessen daran, dass jeder von uns vielleicht nur noch 1,5 Stunden die Woche arbeiten müsste, wenn man die Produktivkräfte wirklich vernutzen würde und alle könnten alles haben. Ja, gemessen daran geht es der Menschheit schlecht. Was sind die Ursachen? Die sind relativ leicht zu identifizieren und eigentlich wäre dann die Strategie, das zu ändern. Stattdessen doktern wir an all diesen kleinen Dingen rum, die der Kapitalismus produziert und verbessern damit eigentlich das System. Und deswegen ist das eine strategische Frage. Aber keine, die sich jetzt leicht lösen lässt. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt aufhören können, Leute vor, die abgeschoben werden sollen, davor zu bewahren oder so. Das sind einfach Widersprüche, über die man sich im Klaren sein muss. Und letztendlich ist es auch natürlich eine Ressourcenfrage. Wo stecken wir unsere Kräfte rein? Wenn wir jetzt alle aufhören, Rassismus zu bekämpfen, haben wir dann vielleicht genug Power für die Revolution? Ich meine, ganz, ganz platt gefragt. Das ist eine wichtige strategische Frage und jetzt nichts, was einfach nur ist, wir sitzen hier und machen uns so ganz tolle Gedanken als Kinder der Mittelschicht. Ich finde nicht, das sind tatsächlich revolutionäre Fragen. Und mit der kritischen Theorie als Handwerkszeug im Kopf sind die jetzt nicht leicht zu lösen, aber sie sind zumindest erstmal identifizierbar. Und genau im Bewusstsein dieser Ohnmacht liegt ja tatsächlich, finde ich, auch das Potenzial so einer Haltung. Ja, eben nicht dann in Aktionismus zu verfallen und ich fahre eben jede Woche nach Genua, in Anführungszeichen, sondern vielleicht irgendwie anders Kräfte zu bündeln und tatsächlich das Einzige zu tun, was man gerade machen kann, nämlich Agitation in einem wirklichen im Sinne von Bildung. So, das ist frustrierend und vielleicht in unserer Lebenszeit werden wir es nicht mehr erleben, dass sich was tut, aber es ist das Einzige, was strategisch gerade sinnvoll ist. Also ich hätte eine etwas anders gelagerte Frage, die jetzt vielleicht ein bisschen von der, also zumindest im engeren Sinne Frage nach Theorie und Praxis wegführt. Eine Frage, die ich mir natürlich auch nur stellen kann als privilegiertes Wohlstandskind, aber die ich dennoch wichtig finde. Also du hattest ja im Vortrag die Formulierung von Adorno genannt aus der negativen Dialektik, dass man mit Metaphysik im Augenblick ihres Sturzes solidarisch sein müsste. Und hast dann in so einem Nebensatz gesagt, dass die kritische Theorie, glaube ich, meintest du, die Metaphysik eigentlich ablehnen würde. Also die Bemerkung ist mir überhaupt nicht klar geworden, weil wie ich Adorno bisher immer verstanden habe, ist es doch eigentlich so, dass Adorno ja gerade in der negativen Dialektik versucht, irgendwie Metaphysik oder auch metaphysische Erfahrung irgendwie noch zu retten. Ne? Also wie du es ja selbst auch zitiert hast. Deswegen würde ich da gerne mal nachfragen, worauf diese Anmerkung dann zielte. Ja. Kann ich das ganz kurz machen? Das war unsauber von mir formuliert. Die Ablehnung bezog sich darauf, dass die Metaphysik nicht das Fundament ist für die Theorie, sondern ganz umgekehrt. Interessanterweise, davon handelt ja dieses Modell in der negativen Dialektik. Also um das für alle kurz aufzulösen, die negative Dialektik endet mit dem Satz von der Solidarität mit Metaphysik im Augenblick ihres Sturzes. Also genau in dem Punkt, wo eigentlich die gesamte Philosophie, die gesamte Theorie, die Metaphysik schon längst zu den Akten legt, Martin Heidegger die Metaphysik zerschlagen will und Faschist ist und Derrida dann später sagt, Heidegger habe die Zerstörung der Metaphysik nicht weit genug getrieben, was immer er damit meint, ist es tatsächlich so, wie du sagst, es ist eine Verteidigung der Metaphysik. Und dann ist aber die interessante Wendung, wer verteidigt die Metaphysik, ist der Materialismus. Also genau das, was eigentlich der Metaphysik immer schon entgegensteht. Und Materialismus bricht Adorno in diesen Stellen sogar richtig runter auf Materialismus im Sinne von jeder hat zu essen. Wo es dann, ich weiß nicht, ich glaube, es ist ja auch in der negativen Dialektik diese schöne Formulierung gibt, erst wenn die materiellen Bedürfnisse gestillt sind, können auch die metaphysischen Bedürfnisse befriedigt werden. Ja? Aber ja, ich lasse es bei den Anmerkungen. Ich habe mich an so, glaube ich, das ist ein größerer Komplex, etwas in deinem Vortrag und dann auch im Ankündigungstext vorher schon dran gestoßen. Und zwar, glaube ich, war das in dem Ankündigungstext, war es der Begriff Haltung oder Position. Und das taucht jetzt auch nochmal in deinem Vortrag auf, ja, kritische Theorie als Position und Haltung. Und ich will das jetzt gar nicht so als Kritik formulieren, sondern eher als Frage, welchen Begriff du da zugrunde legst, dass du davon ausgehst, dass kritische Theorie als Position oder Haltung zu denken ist, weil ich eigentlich sagen würde, das ist sie gerade nicht. Ja, also eine Position wäre für mich eben zum Beispiel zu sagen, wir fordern das Grundeinkommen. Ja, also eine politische Position, so wie es auch so in Polit-Talkshows stattfindet, weswegen da halt ja auch überhaupt nichts rumkommt, weil das eben Positionen sind. Ja, und also kritische Theorie, wenn sie negativ gegen das Bestehende bleiben möchte, muss ich ja gerade davon verabschieden, Position zu sein, um letztendlich auch gegen das eigene Denken, von dem nicht ausgegangen werden kann, dass es richtig ist, sondern eben Ideologie sein kann, auch dagegen denken zu können. Und da wäre eben die Frage, also wieso du diese Begriffe benutzt hast und ja, genau. Ja, das ist ein Wunderpunkt, ne? Weil mir, so salopp gesagt, selber selten was Besseres einfällt. Ich habe es auch jetzt häufig verwendet, als zu sagen, aus der Perspektive der kritischen Theorie, vom Standpunkt der kritischen Theorie, Position der kritischen Theorie. Und es ist insofern ein Wunderpunkt, als dass es eben gute Gründe gibt, die sich auch einmal mehr zitieren lassen bei Adorno, explizit zu sagen, kritische Theorie ist keine Standpunktphilosophie. Ja? Also was ja immer heißen würde, es gibt noch andere Standpunkte. Ne? Von der Position aus erscheint es so, von der... Genau. So, und das ist insofern ein Wunderpunkt, als dass zumindest ich das nicht klären kann. Denn bei Horkheimer ist es eine Fußnote, jetzt kann man eh sagen, gut, die Fußnote ist nicht so viel wert, aber ich glaube schon, dass er eben in der Diskussion dieses Kritikbegriffs, wo er über Kant redet, Marx redet und so weiter, in der Fußnote darauf hinweist, kritische Theorie ist ein Verhalten. 1937, wo Horkheimer selber noch eigentlich davon ausgeht, es ist von der Arbeiterklasse was zu erwarten. Es trüben sich die Aussichten, aber genau mit dieser Idee, kritische Theorie als Haltung, ist dann noch gewissermaßen als kritischer Theoretiker die richtige Haltung in die Praxis zu bringen. Jetzt wäre, also so wie das, ich weiß, es ist nicht, oder für mich selber ist das nicht befriedigend, aber das ist für mich als Begriff, wenn das auch ein bisschen schwammig bleibt, eigentlich die Leerstelle, die Differenz zwischen Theorie und Praxis ausfüllt. In der kritischen Theorie Praxis zu machen, als kritische Theorie Praxis zu machen, ist eine Haltung. Ist nicht unbedingt eine Position im Sinne von, da sehe ich wieder drei kritische Theoretiker auf der Demo, sondern ist als Theoriearbeit eine Position, die aber standpunktlos bleibt, positionslos bleibt. Also die eben nicht heißt, ich breche kritische Theorie darauf runter zu sagen, Grundeinkommen ist das Radikalste, was man jetzt so machen kann. Also es sind eigentlich zwei Standpunktbegriffe, aber das ist ein Wunderpunkt, der schwierig ist. Ist der Standpunkt, den die kritische Theorie oder man als kritische Theoretikerin beansprucht, nicht der Standpunkt der Kritik als Außen, dass man eben nicht Verbesserungsvorschläge hat, sondern eine Analyse macht? Und dieser Standpunkt der Kritik ist, also so verstehe ich das, das ist der einzige Standpunkt, den sozusagen die kritische Theorie als außerhalb einnimmt. Sich anmaßen, außerhalb zu stehen, das zu analysieren und ohne zu sagen, so machen wir es jetzt besser, weil wir wollen es eben nicht besser machen. Wir wollen es gar nicht. Ja, es gibt keinen anderen Standpunkt. Deswegen ist es kein Standpunkt. Also es ist kein Angebot. Das ist jetzt super. Also angesichts der sich jetzt gerade sehr verengenden Diskussion und der sich rapide leerenden Reihen, würde ich das Ganze hier mal auch genauso schnell beschließen, mit zwei Hinweisen, dass vielleicht zum Glück, vielleicht auch zum Schaden aller Menschheit sich ja die gesellschaftlichen Verhältnisse gerade durch uns durch und durch unser Handeln bewegen. Das heißt, die rein subjektiv spontane Handlung oder der Aktionismus, den man dann angesichts der objektiven Ohnmacht der man unterliegt, verfällt, ist einem bis zu einem gewissen Grade ja enthoben. Dass die alte Frage von Lenin, nämlich was tun bedeutet, eben nicht in den linken Radikalismus zu verfallen, sondern dass gesellschaftliche Verhältnisse zu einem Punkt kommen, dass sie revolutionierbar sind. Und dann kann man mit Agnoli anschließen, der Frage, was Revolutionäre in nicht revolutionären Zeiten, die wir ja zumindest anscheinend, wenn man sich die Weltlage anguckt, haben und zugleich nicht haben, aber tun, nämlich die Maulwurfsarbeit zu leisten, Kritik voranzutreiben an den gesellschaftlichen Verhältnissen, die nach den Maßgaben der konkreten Totalität von objektiven gesellschaftlichen Verhältnissen und einer Wahrheit ausgehen, die eben über das subjektive Meinen und verhandelbare Positionen ausgeht, darüber hinausgeht, sondern vor allen Dingen als dialektisch meinende die gesellschaftlichen Erscheinungen auf ihr die Herrschaftsförmigkeit der Verhältnisse herunterbringen, diesen kritisch zu begegnen. Und das, glaube ich, ist der außertheoretische, außerakademische, vereinende Punkt kritischer Theorie, dass es um die Abschaffung von Herrschaft geht, was ganz auf der untersten Ebene die Abschaffung des Hungers bedeutet. Damit vielen Dank euch. Kommt alle gut nach Hause und wir sehen uns. Wir hörten soeben in der von A-Quadrat Hamburg Kritikmaximierung sowie vom Freien Senderkombinat organisierten Intros-Reihe ein Referat vom 2. Mai 2013 aus der Roten Flora